Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 145 des Wechselzone-Podcast. Heute sind wir in einem größeren Kreis und zwar möchte ich zum einen den Ludwig begrüßen. Hallo. Den Henning. Moin. Den Lukas. Ich hasse Menschen. Gute Einstellung. So, ich bin der Adrian. Okay, dazu kommen wir gleich, Lukas. Alles klar. Aber ich möchte, bevor wir in zwei interessante Themen gleich einsteigen, kurz, da wir jetzt in der Vierergruppe sind, in der wir schon in der Vergangenheit so die ein oder Episode gemacht haben, zwar jetzt nicht so in der Konstellation, ne, aber alle vier waren von uns schon mal oder des Öfteren mit dabei, würden wir gerne jetzt quasi den Ludwig und den Henning als die neuen Mitglieder im Wechselzone-Podcast-Team vorstellen und damit das jetzt so ein bisschen offizieller machen, da die in der letzten Zeit, wie gesagt, schon sehr oft mit dabei waren und der Ludwig ist jetzt mit mir mit dem extra Format Off-Track, den wir jetzt auch schon mal seit ein paar Monaten machen, regelmäßig dabei. Von daher sind die Jungs jetzt offiziell im Wechselzone-Podcast-Team. Herzlich willkommen. Wuhu! Ja, danke schön. Dann machen wir uns gleich mal eine Flasche auf. Würde ich sagen. Genau. Ja, sehr cool. Also, ja, schön hier zu sein und vielen Dank. Und nochmal Grüße aus Berlin erstmal. Ja. Gut. Wie gesagt, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wir haben heute zwei coole Themen. Zum einen das Thema Zwift, beziehungsweise deinem speziellen Tour de Zwift. Dazu kommen wir aber später. So als Hauptthema haben wir uns gedacht, da haben wir uns, glaube ich, Lukas, du wirst mir da, glaube ich, zustimmen, in der Vergangenheit so ein bisschen schwer damit getan und eigentlich nie so als Thema behandelt, nämlich so das Thema Ernährung. Und Aufhänger dazu ist so ein bisschen die Doku Game Changers, die jetzt schon seit ein paar Monaten auf Netflix online ist und die man sich anschauen kann. Das ist für uns irgendwo doch schon mal ein Grund, so ein bisschen darüber zu reden. Da haben wir alle so ein bisschen Lust gehabt, mal sich darüber auszutauschen. Und da bin ich wirklich jetzt mal gespannt, was da so alles jetzt hier zustande kommt, denn das Thema Ernährung, ne, ist ja doch schon ein spezielles und nimmt vielleicht für den einen oder anderen, wahrscheinlich jetzt nicht in diesen Kreis, aber grundsätzlich schon so irgendwie religiöse Züge. Was sagt ihr dazu? Ja, wir haben uns gleich mal ein ganz einfaches Thema ausgesucht für unsere erste Viererrunde, das ist schon mal sehr gut. Genau. Ja, Streitpotenzial muss ja dabei sein. So ist es, ja, genau. Und für die nächsten 3,5 Stunden ist das Programm auf jeden Fall schon mal festgelegt. Das ist doch super. Und viele Hass-Mails werden uns danach erreichen wahrscheinlich. Ja, sehr gut. Lieber viel schlechtes Feedback als gar kein Feedback. Ja. Ne? Das stimmt. Allerdings. Manchmal ist es ganz, ist auch ganz schön, so ein Feedback zu bekommen, wenn man ganze Zeit schon nichts mehr gehört hat. Aber ja, der Adrian hat es ja schon gesagt, wir taten uns ein bisschen schwer damit, weil es ist auch ein heikles Thema. Und ich weiß nicht, wie man es anpackt, macht man es meistens eh falsch, von daher bin mal gespannt, wie wir hier nach dieser Episode rausgehen, ob wir dann überhaupt noch einen Podcast haben. Ich kann da vielleicht ganz kurz mal was zu dem Film selbst sagen, denn das ist so ein bisschen der Aufhänger des Ganzen und auch der Grund, warum wir heute darüber sprechen. Also ich habe mir vor kurzem diesen Film angesehen, The Game Changers, der momentan und ich glaube seit September letzten Jahres auch in Deutschland auf Netflix verfügbar ist. Ein Film von David Cameron, also kein Unbekannter, der diesen Film produziert hat, unter anderem ja aus Titanic und vielen anderen Blockbuster-Filmen bekannt, und der hat eben jetzt auch diesen Film gemacht. Executive Producer kennt man auch ein paar, also unter anderem Arnold Schwarzenegger, Pamela Anderson und wer auch immer alles dabei ist, also ein relativ gutes Line-up, wenn so Regie und Produktion also betroffen ist. Und der Film selbst handelt im Prinzip von einem ehemaligen Ultimate Fighting Champion, James Wilkes heißt der, der so ein bisschen den Weg beschreibt, wie er letztendlich zum Veganer geworden ist. Also er war ein ganz, ganz erfolgreicher MMA-Fighter und hat sich dann irgendwann eine sehr, sehr schwere Verletzung, ich glaube beide Knie verletzt, zugezogen und hat sich dann im Zusammenhang mit seiner Regeneration überlegt, wie könnte er noch schneller, noch besser werden und sich wieder schnell gesund bekommen, und er hat sich dann so ein bisschen mit diversen Studien zum Thema vegane Ernährung beschäftigt, angestoßen von einer Studie über Gladiatoren im Römischen Reich. Und er hat wohl in irgendeiner Weise da gelesen, dass die Gladiatoren sich wohl auch alle vegan ernährt haben. Und dann erzählt er so, angefangen von dieser Geschichte, seinen Werdegang, wie er eben auch selbst zum Veganer geworden ist, wie er dann eben auch sehr schnell sich wieder auf die Beine bekommen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und letztendlich dann auch total profitiert hat von einer veganen Ernährung. Das ist so die Grundgeschichte des Ganzen. Und flankiert wird diese Geschichte im Prinzip durch eine große Anzahl von bekannten oder weniger bekannten Expertinnen und Experten, Ärzte, Sportler und diversen anderen Menschen, die da zu Wort kommen, unter anderem eine Footballmannschaft. Es ist dabei Patrick Baboumian, angeblich der stärkste Mann der Welt, also ein Gewichtheber, der unendlich viel Kraft hat und viel Gewicht heben kann. Arnold Schwarzenegger kommt zu Wort, Lewis Hamilton wird noch erwähnt, Scott Jurek, den wir wahrscheinlich alle kennen und lieben, wird dann auch gefeatured in dem Film und so weiter. Also eine Reihe von Athletinnen und Athleten, die dann eben auch ihren Werdegang im Zusammenhang mit einer veganen Ernährung erwähnen und davon berichten. Und der Film hat im Prinzip eine klare Message oder eigentlich zwei Messages. Zum einen, Sport und vegane Ernährung sind kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Vegane Ernährung fördert im Prinzip auch noch die Leistungsfähigkeit von Sportlerinnen und Sportlern. Und die zweite Message ist, dass ein veganer Lebensstil grundsätzlich um ein Vielfaches gesünder ist als ein Lebensstil, der Milch und Fleisch beinhaltet. Das ist so die Grundgeschichte des ganzen Films, konzentriert sich sehr stark auf den gesundheitlichen Aspekt und wie das Ganze umgesetzt wird, darüber, glaube ich, wollen wir jetzt unter anderem ja auch mal kurz sprechen. Genau. Ja, Jungs, wir haben alle den Film gesehen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe den nicht zu Ende geschaut. Ich habe einer guten Stunde habe ich irgendwann abgeschaltet. Also für mich war das dann doch ein bisschen zu viel des Guten, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, jetzt keine bin, der jetzt irgendwie eine vegetarische Ernährung verteufelt oder sonstiges, das nicht. Aber so in der Art und Weise, wie dieser Film gemacht wurde, konnte ich mir das nicht angucken, weil in Zusammenhang mit diesem Film fällt mir nur ein Wort auf oder ein, und das ist Propaganda. Ist ein hartes Wort. Ja. Harte Worte, ja. Henning? Ja, ich habe den Film auch nicht ganz gesehen, so wie Adrian, hab ihn ein bisschen länger gesehen als eine Stunde. Also wenn du 1,20 gesehen hast, hast du ihn fertig geguckt. Okay, dann muss ich, glaube ich, irgendwie 5 bis 10 Minuten vorher habe ich das Ding ausgeschaltet. Okay. Ich dachte, der geht länger, aber ich habe da auch nicht drauf geguckt. Ich hatte dann auch, ich habe mir bei dem Film gucken, habe ich halt schon manche Sachen hinterfragt. Und dann irgendwann wurde mir dann, ich ganz ehrlich, auch ein bisschen zu blöd, und dann habe ich ausgemacht. Dann habe ich mich doch entschlossen, dieses nicht mehr, also den dann auch nicht weiter zu gucken, den Film. Also Propaganda würde ich es jetzt vielleicht nicht betiteln, aber was Adrian damit sagen will, da denke ich auch, das also ist auch meine Meinung dazu. Natürlich ist es... ich habe dich jetzt unterbrochen, aber ich kann auch ganz, ganz klar sagen, warum ich das so als Propaganda bezeichne, weil dieser Film... in diesem Film ist alles nur schwarz oder weiß. Es gibt nichts dazwischen. Ne? Und in diesem Film ist das Fleisch prinzipiell ungesund und an Infarkten, an Schlaganfällen, an Diabetes schuld. Und das ist schlichtweg falsch. Ne? Ich meine, das, also wenn ich mir diesen Film angucke, das ist ja nicht viel anderes als das, was der Putin mit Fernsehen in Russland macht, nämlich auch irgendwie die Zuschauer oder Zuschauer, Zuhörer in eine Richtung lenken. Und das macht dieser Film auch. Ne? Er versucht uns da ganz klar in eine Richtung zu lenken. Und das gefällt mir an dem Film nicht. Man müsste mal gucken, wer den Film beauftragt hat. Ja, also das ist tatsächlich ein Kritikpunkt, wo man ansetzen kann. Und da wird ja auch angesetzt, David Cameron, offensichtlich, ich habe nicht überprüft, ob das stimmt, aber angeblich ist David Cameron ja beteiligt an einer Firma für Erbsenprotein. Das ist, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, eine amerikanische Firma ist das. Das ist ja ein Vorwurf, den man den Film macht, dass da eben viele Interessen dahinter sind, die durchaus auch wirtschaftlicher Art sind, abseits des Filmgeschäfts. Also das heißt, da gibt es Leute, die mit bestimmten Firmen die vegane Ernährung, die von veganer Ernährung und Lebensmitteln leben, dahinterstehen. Das ist eben ein Kritikpunkt, ja, den kann man natürlich sehen, klar. Auf der inhaltlichen Ebene vielleicht ganz kurz. Also erstmal vielleicht für die Hörerinnen und Hörer zum Hintergrund, als ich auf meiner Instagram-Story gepostet habe, dass ich mir den Film angucke, kam dann relativ kurz danach eine Message von Adrian mit den Worten, tu dir das nicht an. Da war es aber dann Gott sei Dank schon zu spät. Und ich sage Gott sei Dank deswegen, ja, ich sage Gott sei Dank deswegen, weil ich den Film nicht so verteufeln würde. Also ich muss auch sagen, insgesamt, wenn ich jetzt mal eine Nacht drüber geschlafen habe und so weiter, war ich ein bisschen enttäuscht von dem Film, aber gar nicht so sehr, weil er mir zu propagandistisch ist, sondern weil er mir zu verkürzt ist und weil er die Chance komplett liegen lässt, sich wirklich für eine vegane Ernährung stark zu machen. Denn das Problem bei dem Film ist, dass vieles von dem, was da behauptet wird, ja durchaus stimmt, also durchaus auch unumstritten ist. Aber die Art und Weise, wie dieser Film gemacht ist, ist teilweise schon extrem verkürzt, extrem einfach und teilweise auch ein bisschen absurd. Also ich kann mich an eine Szene erinnern und das ist wirklich nur eine kleine Szene, aber da ist mir wirklich also kurz die Luft weggeblieben. Da sieht man Arnold Schwarzenegger in seinem Büro sitzen, wo er gerade davon spricht, dass er eben sich jetzt nur noch vegetarisch ernährt, nicht vegan, sondern vegetarisch und dass das alles ganz wichtig ist und so weiter. Und im Hintergrund sieht man ein riesiges, ausgestopftes Krokodil oder einen Alligator stehen. Mhm. Und ich denke mir, das kann nicht wahr sein. Also das ist so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, irgendwas ist hier wirklich gerade falsch. Und solche Szenen gibt es mehrere, auch im Größeren gesehen. Es gibt dann diese Footballmannschaft, von der ich gerade schon gesprochen habe. Da geht es dann darum, dass diese Footballmannschaft sich regelmäßig trifft, die sich auch nur noch komplett vegan ernährt und die trifft sich dann irgendwie einmal die Woche oder so bei einem dieser Footballspieler zum Barbecue und da gibt es dann einen Berg mit Burger und also veganen Burger mit veganer Mayo und unendlich vielen Soßen und alles mögliche, was man sich noch vorstellen kann an Junkfood, eben vegan und da wird dann impliziert, dass dessen Ernährung ist, die auch nur in irgendeiner Weise gesund sein soll. Und das sind so Dinge, die sind ein bisschen daneben und sind einfach so verkürzt, dass man sich wirklich sagen muss, das ist keine gesunde Ernährung. Das ist vielleicht eine moralisch sehr, sehr schöne und gute Ernährung, aber gesund ist das definitiv nicht. Und eine letzte Szene noch, dann dürft ihr wieder, die ich auch total absurd finde. Da gibt es eine Szene, wo das Erektionspotenzial von veganer Ernährung dargestellt wird. Da werden drei Footballspieler hingesetzt, die kriegen irgendwie an einem Abend ein Steak zum Essen, dann werden die Erektionen nachts gemessen, wie viele Erektionen und wie stark die Erektionen sind. Am nächsten Tag bekommen sie dann drei vegane Gerichte vorgesetzt und dann wird nochmal überprüft, wie stark das Ganze ist und wie oft sie eine Erektion haben. Und es kommt raus, dass irgendwie einer von denen 400 Mal eine stärkere Erektion hatte und 10 Mal öfter eine Erektion hatte nachts. Und das ist dann so eine Art wissenschaftliches Ergebnis dafür, wie gut vegane Ernährung sein soll. Also da muss ich sagen, das ist schon wirklich ein bisschen Realsatire. Aus dem Märchenland irgendwo auch hergezaubert. Genau. Und das ist halt eben schade, weil dadurch... Ja, bitte. Also ich will ganz kurz, weil du gerade das angesprochen hast, will ich da mal ganz kurz einhaken. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig... Weil ich habe mich das die ganze Zeit schon gefragt. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden, dass sie am einen Tag das gegessen haben und genau am nächsten Tag das andere. Und dann gab es schon... positive Ergebnisse? Ja, genau. So ist es impliziert zumindest, genau. Okay. Dann und das ist das, was ich meine. Ja, das ist das, was ich meine. Der Film ist dann teilweise so absurd, dass man sich einfach fragen muss, okay, wenn das schon so gezeigt wird, wie glaubwürdig ist denn dann das andere? Und das ist eben das, was ich total schade finde, weil viele Dinge, die da angesprochen werden, sind ja nicht falsch und sind ja auch wirklich bedenkenswert und ist teilweise ja auch bewiesen durch wesentlich bessere und stichhaltigere Studien. Und wie gesagt, und deswegen finde ich den Film eigentlich, hätte großes Potenzial gehabt. Das sind ja auch Testimonials dabei, die glaubwürdig sind. Ne? Also und Scott Jurek, glaube ich, würde sich nicht hergeben für einen Film, der eben nur propagandistisch ist. Und andere Athletinnen ja auch. Und das ist eben das, was ich an dem Film eigentlich am größten kritisiere. Entschuldigung, man müsste jetzt mal den Scott Jurek fragen im Nachhinein, wenn er den Film gesehen hat, ob der immer noch damit so glücklich ist, wie das jetzt zusammengeschnitten wurde. Musst du mal fragen, was er dafür auf sein Konto bekommen hat. Ja, gut, das würde ich behaupten. Also ich denke mal. Ja, ich glaube, Scott Jurek ist da schon auch so einer, der das wirklich auch aus Überzeugung da jetzt auch mitmacht. Ja. Also das schon. Aber ne, so wie du das, Ludwig, jetzt gerade so dargestellt hast, da frage ich mich, ob die Leute wirklich damit, die da vielleicht nicht alle, aber so einige, die haben sich bestimmt im Nachhinein gedacht, okay, also so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt, dass das jetzt, ne, weil das ist einfach zu einseitig, ne? Also und auch diese Versuche, diese Studien, die das vorgestellt werden, ne? So auch das, was du gerade erzählt hast mit den Footballspielern und so weiter. Das von heute auf morgen, das ist so wie, ne, Asterix Zaubertrank auf einmal getrunken, ne, und auf einmal ist alles super und das ist so unglaubwürdig, ne? Da kriege ich, ne, so als jemand, der für alle Ernährungsformen offen ist und der jetzt irgendwie, ich bin weit davon, irgendetwas zu verurteilen, aber da denke ich mir, also das ist keine gute Werbung für vegane Ernährung. Ja, das würde ich eben auch sagen. Also ich glaube, ich meine, man muss es vielleicht auch so ein bisschen aus einer amerikanischen Perspektive sehen, wo man vielleicht erstmal noch so ein bisschen anders triggern muss, dass man sich mit so einer Ernährung dann auch beschäftigt und so. Also, dass man einfach mal zum Nachdenken kommt und sich überlegt, okay, vielleicht ist die vegane Ernährung ja doch gar nicht so schlecht. Und wenn ich aus moralischen Gründen mich nicht vegan ernähre, vielleicht dann aus gesundheitlichen Gründen und so. Und vielleicht ist das so die Perspektive und die Brille, die man aufsetzen muss, dass man sagt, man muss sozusagen einfach mit so einem Extrem mal gepusht werden in eine bestimmte Richtung, um zu sagen, okay, der Film ist jetzt ziemlich krass, ja, der hat so einen Erweckungsmoment, was auch immer, und bewegt mich jetzt dazu, als jemanden, der diesen Film gesehen hat und vielleicht noch wenig Ahnung hatte von dem ganzen Thema, mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Und wenn das damit bewirkt wird, und ich glaube, das ist eine Message, die ich gut finde an dem Film, mal darüber nachzudenken, so die eigenen Gewohnheiten mal so ein bisschen zu überprüfen, dann ist immerhin schon ein bisschen was erreicht. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dazu viel bessere, ja, Dokus oder ich weiß es nicht, irgendwelche Artikel im Internet gibt oder so. Ich würde da gerne kurz auf eine Szene kommen, die mir ziemlich in Erinnerung geblieben ist. Und zwar, ihr könnt euch an die Feuerwehrleute erinnern, die da diesen Vortrag erzählt bekommen. Genau, und ich meine, da, wenn man sich anguckt, ne, und das ist für mich der springende Punkt, und das ist auch das, was du gerade gesagt hast über den amerikanischen Markt. Ich meine, wenn man da sich diese Feuerwehrleute anguckt, ne, also die waren mindestens die Hälfte, wenn nicht mehr, übergewichtig, ne, und dass die ihre Blutwerte und so weiter mit der veganen Ernährung verbessern, also das ist ja wirklich nicht überraschend, ne? Weil natürlich ist eine vegane Ernährung besser, als sich jeden Tag vom Burger King zu ernähren, aber grundsätzlich kann man das auch mit jeder anderen gesunden Ernährung erzielen, ne? Also und das ist, glaube ich, so der springende Punkt, ne, bei der Sache. Es geht ja nicht um das Fleisch, ne, sondern es geht ja um eine gesunde Lebensweise, ne? Und dazu gehört ja auch Sport und halt so ein bisschen sich mit der Ernährung auseinandersetzen, nicht nur Fertigprodukte essen Tag für Tag und keine Ahnung, von der Arbeit nach Hause kommen und nur auf der Couch rumhocken vom Fernseher. Ich meine, von nichts kommt nichts, ne? Also und das ist das, was mir halt in diesem Film oder was mich an dem Film so gestört hat, ist, dass da Fleisch prinzipiell als ungesund dargestellt wird. Und das stimmt so nicht. Mhm. Ich meine, natürlich ist da, wo wir uns jetzt hinmanövriert haben, ne, so mit dieser Massentierhaltung und so weiter und so fort, natürlich ist das schlimm und nicht gut. Aber das ist ja nicht der Punkt, ne, sondern der Punkt ist hier in dem Film der, dass gezeigt wird, esst kein Fleisch, ne? sonst stirbt ihr, was weiß ich, 10, 15 Jahre früher, ne? weil eure Gefäße verkalkt sind. Und das ist wiederum schlicht und einfach nicht wahr. Und dann könnt ihr keinen Marathon unter 2 Stunden laufen. Genau. Ja, da brauche ich noch besondere Schuhe dafür, um das zu schaffen. Ja. Ja, also was ich vielleicht noch sagen wollte, es gibt, um vielleicht da nochmal ein bisschen differenzierter auch einen Einblick zu bekommen, da habe ich ja vorher schon angesprochen, diverse Protagonisten, die in dem Film vorkommen. Und einer davon ist Nimai Delgado. Das ist ein Athlet, ein Bodybuilder, der in seinem ganzen Leben noch kein Fleisch gegessen hat. Und der kommt auch zu Wort in diesem Film und der erzählt eben auch, dass er eben noch nie Fleisch gegessen hat und das auch nicht gebraucht hat, was Proteine angeht, was Muskelaufbau angeht und Fitness und so weiter. Und der hat eine total spannende Lebensgeschichte, die in dem Film leider gar nicht zu Wort kommt. Die hat er nämlich in einem Podcast, im Rich Roll Podcast erzählt, in der Folge 385. Und vielleicht können wir den in die Shownotes packen. Wo man nochmal in einem, glaube ich, 2,5-stündigen Gespräch dessen Lebensgeschichte mitbekommt. Und das ist eine total spannende Lebensgeschichte, die ich jetzt gar nicht wiedergeben möchte, aber der kommt eben aus einer buddhistischen Familie und so weiter und ist dann in diversen verschiedenen Gegenden in den USA groß geworden und beschreibt da eben auch so ein bisschen das Leben als Veganer und wie er eben auch entsprechend dann das Ganze mit Sport verbunden hat und sein Leben entsprechend auch gestaltet hat und sich auch immer wieder rechtfertigen musste und so weiter. Und da sieht man nochmal, dass auch die Protagonisten, die da vorkommen in diesem Film, eine total spannende Lebensgeschichte haben. Und das ist eben das, was ich meinte. Ich kannte diesen Nimai Delgado vorher auch nicht vor dem Film, habe mich dann eben so ein bisschen schlau gemacht, wer das so ist, damit er auch interessiert hat. Und bin dadurch eben auf seine Lebensgeschichte gekommen. Und so eigentlich sollte dieser Film dann auch funktionieren. Also man soll diesen Film jetzt nicht nehmen und sagen, alles, was da erzählt wird, das stimmt. Und deswegen kann ich jetzt meine 20 veganen Burger essen und lebe gesund. Sondern das ist sozusagen einfach der Anstoß, mal darüber nachzudenken, okay, was daran könnte für mich gut sein, wie die Feuerwehrmänner eben auch, vielleicht sollte ich meinen Fleischkonsum mal überdenken, vielleicht sollte ich grundsätzlich mal überdenken, einfach auch vielleicht weniger Fleisch, anderes Fleisch, dann vielleicht auch mehr Gemüse, dann vielleicht auch nur noch Gemüse und so weiter zu essen. Und was ganz wichtig ist, und das kommt vielleicht in dem Film auch nicht wirklich vor, ist, dass natürlich vegan nicht nur vegan essen heißt, und zwar egal, Hauptsache kein Fleisch und keine Milchprodukte oder keine tierischen Produkte, sondern das heißt natürlich auch immer richtige Ernährung, gute Ernährung und darauf achten, dass man seine Nährstoffe bekommt. Und deswegen behaupte ich ja, jemand, der wirklich vegan lebt, lebt deswegen auch gesünder, weil der sich sowieso mehr Gedanken darüber machen muss, was er zu sich nimmt und das ganz automatisch macht und dadurch automatisch einen gesünderen Lebensstil hat. Das ist im Prinzip das Gleiche wie bei einem Marathonläufer, wenn man denen sagt, also Marathon kann ja nicht gesund sein, du kannst ja nicht 42 Kilometer in, was weiß ich, 3 Stunden laufen, das ist doch nicht gut für dein Herz. Das mag schon sein, dass ein Marathon selbst nicht gesund ist, aber der Weg dorthin ist ja das gesunde Leben und das ist ja das, was es ausmacht. Und das, glaube ich, ist so das, was man sich rausziehen sollte. Nicht jede einzelne Studie für wahrnehmen, die da jetzt gezeigt wird, oder nicht jede einzelne Untersuchung mit, keine Ahnung, Erektion und Blutfettwert und so, sondern das als Anlass mal zu nehmen und sich mit diesem Grundthema veganer Lebensstil, das ist wirklich wichtig, Lebensstil, sich zu beschäftigen und mal einfach so kleine Schrauben nochmal ein bisschen in seinem Kopf umzustellen und dann vielleicht zu einem neuen Lebensstil zu kommen. Aber ganz kurz noch mal eine Frage zu dem Nimai Delgado. Du sagtest, der ernährt sich sein Leben lang vegan, aber wie glaubhaft ist das? Weil, also, ich meine, ist es vielleicht ab dem Zeitpunkt, wo er da selbst bestimmen kann, was er isst? Weil ich meine, jeder Säugling oder Kleinkind hat darauf keinen Einfluss. Und, ja. Und ne, man kann da ja nie irgendwie hundertprozentig sagen. Beziehungsweise, ich sag mal so, also wir haben jetzt noch, und ich glaube nicht, dass das jemals vorkommen wird, dass wir jemals einen Menschen erleben, der von Geburt an vegan gelebt hat. Weißt du, jetzt, deshalb frage ich mich, wie das halt so in seinem Fall ist, ne? Weil das ist ja oft, ne, so im Kindesalter haben die Kinder einfach, kriegen die Kinder was von den Eltern vorgesetzt. Ne? Ich meine, du sagtest jetzt, der kommt aus dem Buddhismus, ich weiß nicht so den Namen nach, ob der jetzt auch irgendwo so aus dem asiatischen Raum kommt. Aber ich meine, es interessiert mich einfach mal, ne? Weil ich weiß zum Beispiel, ich habe schon mal von Versuchen gehört, ich glaube in Australien war das von der Familie, die versucht hat, ihr Kind von Geburt an vegan zu ernähren und das ist halt, ja, das ging halt nicht wirklich gut aus, ne? Deshalb die Frage, ne? Inwieweit kann man das da halt dem Glauben schenken, dass er wirklich sein Leben lang vegan gelebt hat? Also wenn ich das richtig verstanden habe, schon, hat er das schon von Anfang an gemacht, ja, also wirklich die Eltern ja sind auch Buddhisten gewesen. Buddhismus heißt aber nicht vegan, ne? Nee, vegetarisch eigentlich, ich weiß. Auch ja. nicht, aber so, wenn ich auch nicht, wenn man sich die buddhistische Lehre anguckt. Wir haben Buddhisten im Freundeskreis, die sind natürlich nicht ihre Geburt an Buddhisten, sind aber auch hier bei uns in der Region Braunschweig, gibt es ein buddhistisches Zentrum, da leben die auch, und Buddhismus heißt nicht unbedingt vegan. Oder auch nicht vegetarisch, dass du dann kein Fleisch isst, die essen, da essen nämlich viele Fleisch. Die haben dazu vielleicht eine andere Einstellung, das ist richtig, aber es heißt nicht, dass du automatisch kein Fleisch isst oder dich vegan ernährst. Das stimmt nicht ganz. Weil so ein Buddhist befolgt ja die Regel, dass er kein, also wenn man es wirklich mal, ich sage mal die Hardcore-Buddhisten, wenn man die so bezeichnen kann, ich weiß es nicht, da gibt es natürlich viele, auch diese Mönche, die dann leben, die sich vegan ernähren. Aber die Buddhisten jetzt so in dem, ich sag mal so in der westlichen Zivilisation, mein Onkel lebt auch nach dem Buddhismus, ist aber kein Buddhist, weil er dort nicht reingeboren ist. Das differenziert er auch ganz klar. Und der ist vegetarisch, ernährt sich auch vegan viel, isst aber auch Fisch. Weil er sagt, das ist zum Beispiel ein Tier, was ich persönlich fangen kann und töten kann. Weil der Buddhismus lehrt ja nur, oder lehrt ja, dass du keine Lebewesen töten sollst, für die du dann keine Verwendung hast. Also ohne Sinn und Zweck quasi. Das ist, das lehrt der Buddhismus ja auch. Zum Beispiel eine Fliege töten. Warum sollst du eine Fliege töten? Das ist im Buddhismus auch so. Wenn du die jetzt essen würdest, wäre das ja dann wieder irgendwie ein Grund, warum du die töten würdest. Okay. Also das, ich denke mal, da gibt es auch ganz verschiedene Aspekte, sich das anzugucken, wie jetzt auch bei allen anderen Religionen oder Glaubensrichtungen, ne? Aber auch wenn man jetzt auf diesen Bodybuilder dann da zurückkommt, das ist nicht unbedingt gesagt, dass nur weil er Buddhist ist oder so eine Religion angehört, dass er dann kein Fleisch isst, ne? Das sollte also man, bei ihm war es halt so, ja. Ja, ich glaube, sollte man vielleicht ein bisschen differenzieren auch. Ich glaube, wir kommen, ne, jetzt auch ein bisschen zu weit weg. Wir sollten ja nicht um Glauben, sondern um Dings gehen. Ich meine, er kann ja Buddhist sein oder Muslim oder sowas, und trotzdem, wenn seine Eltern kein Veganer sind, dann ist es halt so. Ich meine, im Endeffekt, wenn er behauptet, er hat das noch nie Fleisch gegessen, muss man das jetzt mal glauben. Er hat sich ja jetzt nicht schuldig gemacht, dass er ein Lügner wäre. Ja, natürlich. Naja, das Problem ist aber, und das Problem, das was ich jetzt dabei sehe, wenn jemand sowas behauptet, ist, dass man das halt sehr gerne mal behauptet, um jetzt da auch so ein bisschen Gehör sich zu verschaffen, beziehungsweise auch Leute so ein bisschen, ne, dazu zu animieren. Ja, schaut mal, ne, ich kann's, ne, also ich kann's, ihr könnt es jetzt auch. Also ich versuche da ja immer so ein bisschen so beide Seiten zu sehen. Ne, das ist jetzt irgendwie, ich würde den jetzt nicht als Lügner darstellen wollen oder um Gottes Willen, darum geht's nicht, aber ich schaue mir gerne mal so die ganzen Fakten an, bevor ich jetzt einfach jemand glaube, der mir sagt, ich bin jetzt mein ganzes Leben Buddhist. Veganer. Buddhist, Veganer. Ne, also von daher immer noch mal die Fakten checken, das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Also ich finde das, was Ludwig gesagt hat, halt, also bin ich ganz auf seiner Seite, dass es dann eine Einstellung ist, dann auch, dass sich ein Veganer auch viel bewusster ernährt. Du musst aber nicht unbedingt vegan sein, im Umkehrschluss, um sich bewusst zu ernähren. Es kann halt auch ein Fleischesser sein, der sich bewusst ernährt und auch guckt, was er für Produkte zu sich nimmt. Ne, das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun. Natürlich, ein Veganer hat dadurch, dass er auf tierische Lebensmittel verzichtet, Ludwig, bitte korrigier mich dann, musst du halt auch irgendwelche Ersatzstoffe finden, wo Protein enthalten ist oder spezielle Öle oder sonst irgendwas. Da guckt man natürlich, glaube ich, dann schon mehr auch auf die Inhaltsstoffe der Nahrungsmittel und guckt, dass man nicht unbedingt aus irgendwas Genmanipuliertes bekommt, sondern dass man das Produkt als reines, ich sag mal, Bioprodukt hat, wo nichts irgendwie groß verändert ist, dass man diese Stoffe zu sich nimmt, die Inhaltsstoffe. Ja, also das Einzige, was man wirklich supplementieren muss als Veganer, ist B12. Ansonsten musst du nichts künstlich supplementieren. Also Vitamin D ist noch so eine Frage, das ist bei jedem ein Problem, also egal ob vegan oder nicht vegan. Vitamin D ist immer ein Problem, weil wir halt einfach zu wenig Sonnenlicht hier haben. Da gibt es immer wieder mal Mangel, das muss man auch selbst immer wieder mal überprüfen, wenn man sich da sicher gehen möchte. Aber was man wirklich supplementieren muss, wenn man sonst nirgends herausbekommt, ist halt Vitamin B12. Ja. Das ist das Einzige. Aber du hast schon recht, man muss natürlich darauf achten, dass man die Nährstoffe, die man braucht, auch bekommt. Aber das ist ja immer so, das ist in jeder Ernährung so, und deswegen ist es auch gar kein Widerspruch, Henning, zu deiner Aussage. Jeder sollte darauf achten, sich gesund zu ernähren. Und ich glaube, jetzt rein vom gesundheitlichen Aspekt ist es nicht die Frage, vegan oder nicht vegan, sondern gesund oder nicht gesund. Also wenn ich vegan lebe und eine Fertigpizza nach der anderen zu mir nehme und ein verarbeitetes Lebensmittel nach dem anderen, aber es ist halt vegan, dann bin ich deswegen auch kein Deut gesünder als jemand, der alle zwei Wochen oder jede Woche seine Portion Fleisch bekommt und so oder seine Burger halt mit Fleisch isst. Also insofern ist das kein großer Unterschied. Deswegen, ja, das sehe ich genauso. Es kommt auf eine gesunde Ernährung an. Die kann vegan oder nicht vegan sein, völlig klar. Ich persönlich finde natürlich die vegane besser. Und Adrian, zu dir noch ganz kurz. Ich finde es eben gerade gut, wenn ich solche Role Models, sage ich mal, wie Nimai Delgado habe, der eben mir mal erzählt, wie sein Leben so aussieht und mir zeigt, wie es denn funktionieren kann, ohne jetzt missionarisch unterwegs zu sein. Denn das ist er nämlich nicht. Also wenn man sich das anhört, das ist wirklich ein sehr sympathischer, eigentlich auch ziemlich bescheidener Mensch. Und eben solche Models zu haben und zu sehen, die machen es so und da kann ich mir vielleicht noch was abgucken oder sowas und das funktioniert bei denen so. Und vielleicht klappt es bei mir ja auch, ich probiere es mal aus. Man also kriegt Ideen und man sieht, dass es eigentlich auch relativ easy und unkompliziert ist, beispielsweise sich vegan zu ernähren und gleichzeitig auch Sport zu machen, ne? Wenn man auf bestimmte Dinge halt achtet. Und deswegen finde ich sowas eigentlich wesentlich besser, als irgendwelche Studien oder eine Reihe von Studien vor den Latz geknallt zu bekommen, wo ich gar nicht weiß, wer dahinter steht. Und es gibt ja eigentlich zu jeder Studie immer eine Gegenstudie. Deswegen sind mir so Vorbilder eigentlich immer so ein bisschen glaubwürdiger und auch sinnvoller, weil man da mehr rausziehen kann für sich selbst. Das ist richtig. Da gebe ich dir auch ganz klar recht. Ich meine, deshalb sage ich ja, also nichts gegen diesen Mann. Nur die Frage ist halt, weißt du, wenn man halt mit solchen Superlativen kommt, wie ich ernähre mich mein Leben lang vegan, dann werde ich stutzig, weil, wie gesagt, es gibt eine Zeit lang in seinem Leben, auf das, wo er da halt gar keinen Einfluss darauf hat, ne, was der ist. Und wir haben hier in unserer westlichen Welt, also hier gibt es keinen Veganer, der noch nie Fleisch gegessen oder Milchprodukte nicht gegessen hat. Das gibt es hier nicht, ne? Und deshalb, solche Role Models sind natürlich besser wie Studien, gar keine Frage. Auch was du da sagst mit den Studien, da halte ich es genauso. Ne? Auch jetzt in Bezug auf Trainingssteuerung und so, da sehe ich das genauso. Nur, was ich damit sagen wollte, ist, ich glaube nicht jedem sofort alles, nur weil er was, ne, was wenn er da halt mit solchen Sachen da halt um die Ecke kommt. Nee, das glaube ich auch nicht. Andererseits glaube ich schon, dass es hier Leute gibt, die komplett vegan leben von Anfang an, also auch für die Kinder schon, weil es gibt ja vegane Eltern, die ihre Kinder vegan ernähren. Und ich glaube, dass es halt darauf ankommt, also du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt ein Kind nicht vegan großziehst, ja, dann kannst du natürlich dem genauso schaden, indem du denen irgendwelchen Mist vorsetzt oder irgendwelche Pulverchen vorsetzt oder sowas, ja, dann kannst du dem Kind natürlich genauso schaden. Also insofern, es ist immer eine Frage, wie man es macht. Und gerade zu so Fragen, es gibt zum Beispiel, vor kurzem gab es einen Artikel von Dr. Armbrust, hat der, glaube ich, geheißen, in irgendeiner Zeitung, die ich nicht kenne, der aber doch relativ viel Aufsehen erzeugt hat, der gesagt hat, vegane Ernährung für Kinder ist Kindermord oder so ähnlich. Und da gibt es einen Ernährungswissenschaftler, Nico Rittenau, der vielleicht kennt einer von euch den auch, der hat diesen Artikel relativ gut zerlegt, vor relativ kurzem auch erst. Und zwar eben genau nicht so, wie es der Film gemacht hat, The Game Changers, sondern eben sehr differenziert in einem 15-minütigen YouTube-Video und hat wirklich nochmal von vorne bis hinten auseinandergenommen, warum das so nicht stimmt. Ne? Also warum das eben nicht stimmt, dass eine vegane Ernährung grundsätzlich schädlich ist, sondern man eben immer die Frage stellen muss, wie wird das Kind ernährt und wie wird ein Mensch sozusagen ernährt. Und das sind halt Dinge, damit muss man sich befassen. Es bringt ja nichts, wenn man sich gegenseitig irgendwelche Argumente austauscht, ohne irgendwie zu hinterfragen oder irgendeine Basis zu liefern, sondern es muss eine differenzierte Diskussion sein und das ist eben ein Weg zu zeigen, dass eben alles nicht so recht stimmt, wenn dann irgendwelche Schlagzeilen produziert werden. Genau. So sehe ich das auch. Also, ich meine, ist ja ganz, ganz legitim, ne, dass man da jetzt in verschiedener Meinung ist. Aber wie gesagt, also ich für meinen Teil bin da halt solchen Sachen recht skeptisch, ne, gerade wenn es um Kinder geht, da bin ich echt recht skeptisch. Und aber hey, okay, ich meine, du befasst dich mit diesem Thema viel wahrscheinlich viel mehr als ich, gerade was jetzt was das ganze Thema vegane Ernährung angeht. Gut, also wie gesagt, ich finde meinen Teil, also finde es recht Naja, schon recht keine Ahnung, fehlt mir jetzt das irgendwie, kein Wort ohne Superlativen, aber recht gewagt, sag ich mal. Es ist auf jeden Fall kompliziert, so, ja. Ja, es ist kompliziert und das Problem halt mit diesen Komplizierten ist das, dass einfach viele Leute sich nicht die Zeit dafür nehmen, ne? Sich damit so damit auseinandersetzen, dass sie halt dem Kind nicht schaden. Also dazu muss ich sagen, da stimme ich dir vollkommen zu und das stimmt aber eigentlich unabhängig von vegan, nicht vegan, sondern was man sich mal anschaut, was die Kinder so zu sich nehmen den ganzen Tag. Ich sage nur Kindergeburtstage, ich sage nur Schulspeisung, was da in die Kinder reingestopft wird, ja, das ist wirklich nochmal ein ganz eigenes Thema und das hat gar nichts mit vegan, nicht vegan zu tun, sondern das ist wirklich eine Frage, wie wir unsere Kinder eigentlich ernähren. Das ist eigentlich für sich schon ein ganz eigenes Drama. Das stimmt, ja, definitiv ist das so. Und ich meine, man müsste sich mal überhaupt mal die Frage stellen und da vielleicht nochmal die Frage dann halt auch an dich, ne, so als der Veganer in der Runde, warum ist das so? Also ich meine, so die offensichtlichen Sachen wissen wir ja, ne? Also warum ist das so, meine ich, warum boomt Veganismus? Ne? Weil man kann es ja irgendwie nicht anders sagen, ne? Es ist ja schon fast, ich meine, es gibt Leute, die das wirklich sehr ernst meinen, es gibt, ne, es gibt Leute, die das aus moralischen Gründen machen, es gibt Leute, die das aus politischen Gründen machen, dann gibt es die Weltverbesserer und dann gibt es Leute, weil es halt in Mode ist, das mitmachen, aber alles in allem ist es ja so, dass der Veganismus schon einen Boom erlebt in den letzten Jahren und dann muss man sich die Frage stellen, ist das jetzt nur deshalb, weil halt so diese Massentierhaltung, ne, so diesen oder überhaupt so, dass diese ganze Industrie so einen Überhang nimmt und man diesen Leid einfach nicht mehr sehen will, oder gibt's da noch mehr dahinter? Was waren deine Gründe? Also meine persönlichen Gründe, die waren zunächst rein moralischer Art. Also ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ist jedenfalls ein ganzes Weilchen schon her. Erstmal vegetarisch geworden, weil ich das eigentlich nicht mehr ausgehalten habe. Ne? Also ich hatte einen Arbeitsweg, der bei uns nicht weit vom Münchner Schlachthof, also ich komme ja ursprünglich aus München, von dem Münchner Schlachthof entfernt war. Und auf dem Weg in die Arbeit habe ich eigentlich, oder in die Uni damals sogar noch, habe ich relativ oft so diese Schweinetransporter gesehen, die da Richtung Schlachthof gefahren sind. Und jetzt unabhängig davon, dass die einfach unglaublich gestunken haben, wo ich mir schon gedacht habe, das kann nicht ganz in Ordnung sein, habe ich mir halt jedes Mal gedacht, ich möchte eigentlich nicht, was da passiert, das soll nicht wegen mir passieren. Ja? Also das ist so der ganz, ganz persönliche Gedanke gewesen und ich habe dann lange damit gespielt und habe gesagt, eigentlich müsste man auf Fleisch verzichten und eigentlich kann ich das nicht und will ich das nicht, dass die Tiere so leiden müssen und so weiter und eigentlich kann ich wenigstens meinen kleinen Schritt machen und vegetarisch werden. Und das habe ich dann irgendwann gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, ob es da so einen wirklich zündenden Moment gab, weil es eben doch schon relativ lange her ist. Habe aber dann lange Zeit gedacht, ja, wenigstens kein Fleisch mehr, aber Käse und Schokolade und Milch im Müsli und so weiter und Joghurt, darauf will ich nicht verzichten, darauf kann ich auch gar nicht verzichten, das geht halt einfach nicht. Ne? Und das hat mich aber eigentlich nie in Ruhe gelassen, weil ich mir dann immer gedacht habe, also ich habe mich dann ja auch mit der Milchwirtschaft und mit dem ganzen, wie wird Milch eigentlich gewonnen und welche Industrie steckt da so dahinter und was ist das eigentlich alles und was passiert da eigentlich auch tatsächlich, wenn es um Milch geht. Und habe dann immer die ganze Zeit drüber nachgedacht und habe mich nie wirklich wohlgefühlt. Ne? Ich war zwar Vegetarier, das war schon mal ganz gut, aber irgendwie, es war nichts Ganzes irgendwie. Ich habe immer noch so die gleichen Gewissensbisse eigentlich gehabt und das Unwohlsein wie früher auch. Und dann war es tatsächlich so, und das passt eigentlich jetzt ganz gut in diese Diskussion, dann gab es damals einen Film, 2017 dürfte das gewesen sein. What the Health war das. Das war auch ein Film, der komplett sich auf die gesundheitliche Komponente der veganen Ernährung bezogen hat. Auch eine Netflix-Produktion. Und diesen Film habe ich gesehen, 2 Wochen vor dem Berlin-Marathon. Und das weiß ich noch genau. Ich mit meiner Frau saß auf der Couch und haben den Film angeguckt. Und der Film war zu Ende. Und ich habe gesagt, so, jetzt habe ich das letzte Argument, nämlich die Gesundheit, auch noch gehört. Ab jetzt bin ich vegan bis zum Berlin-Marathon. Und wenn der Berlin-Marathon einigermaßen gut läuft, dann bleibe ich es auch. Und dann habe ich diese 2 Wochen bis zum Berlin-Marathon sehr, sehr gut überstanden. Es war überhaupt kein Problem. Also der Wechsel zum veganen Lebensstil mit Milch und so weiter, das war überhaupt kein Thema. Also null. Und dann lief es natürlich auch sehr gut beim Berlin-Marathon. Und dann war es für mich klar, jetzt gebe ich auch nicht mehr auf und jetzt bleibe ich dabei. Und es war wirklich ein unglaublich gutes Gefühl. Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie auch wieder propagandistisch sagen, aber es war wirklich ein total gutes Gefühl für mich zu wissen, okay, jetzt bin ich sozusagen auch einer von denen. Und jetzt habe ich wirklich ein reines Gewissen. Ich meine, klar, es gibt immer irgendwie Abstriche, die man machen muss. Ne? Wer weiß, ob der Klebstoff in meinen Laufschuhen wirklich vegan ist und so weiter und so weiter. Aber soweit es geht zumindest, bin ich jetzt vegan und das war für mich persönlich ein unglaublich befreiendes Gefühl. Und ich kann es immer wieder sagen, der Umstieg letztendlich war unglaublich einfach. Das war überhaupt kein Thema. Ja, interessant, wie du das beschreibst, weil ich meine, jetzt ist tatsächlich so, wir haben jetzt Mitte Februar, ich muss tatsächlich so für mich sagen, ich habe dieses Jahr, dieses Jahr, glaube ich, einmal Fleisch gegessen und habe mir eigentlich, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt Vegetarier, ne, aber ich habe einfach gar keine Lust auf Fleisch und ich habe mir gedacht, okay, solange ich keine Lust auf Fleisch habe, lasse ich es auch. Wenn ich dann jetzt Lust auf Fleisch bekommen sollte, dann habe ich aber überhaupt kein schlechtes Gewissen, mir was Gutes, Teures, ne, was Vernünftiges zu holen. Aber im Grunde genommen, bis jetzt hält sich das, ne, so dieses Gefühl irgendwie, ne, okay, ich brauche es nicht. Aber, so wie du vorhin gesagt hast, es gibt Produkte, auf die will ich nicht verzichten und dazu gehört zum Beispiel Käse. Mhm. Also ich bin so ein Käseliebhaber und ich gebe gerne auch mal ein bisschen mehr Geld für Käse aus. Und das ist jetzt so ein Punkt, wo ich sage, okay, nee, das möchte ich nicht. mal gucken, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, also ich will meinen Teil, will mich da jetzt nicht irgendwo jetzt irgendwie behaupten, ich wäre jetzt irgendwie Vegetarier oder so, weil im Grunde genommen finde ich zum Beispiel so, dass man muss nicht auf Fleisch verzichten, man sollte aber diesen Billigfleisch absagen, ne? Und das ist auch der Punkt, den ich jetzt und jetzt eigentlich bei uns in der Familie schon länger beschlossen haben. Wir haben einfach, wir kaufen einfach kein Billigfleisch mehr, wir kaufen keinen Billigaufschnitt und sowas. Und zum Glück ist es ja bei uns auch so, dass wir recht wenig Fleisch essen in der Familie, schon die letzten Jahre recht wenig. Und das ist jetzt noch weniger geworden. Aber wenn, ne, dann wie gesagt, dann kann man halt das Geld, was man da halt, ne, so quasi in Anführungsstrichen gespart hat, dann halt für was Gutes ausgeben. Ne? Und ich bin halt jemand, der halt so diese Meinung vertritt. Man kann sich mit Fleisch ernähren, aber man sollte auch gucken, ne, was kauft man denn für ein Fleisch, ne? Und ich finde, irgendwo gehört Fleisch auch zur Ernährung dazu, um das Ganze rund zu machen, weil halt eben, so wie du vorhin gesagt hast, sobald ich jetzt was zuführen muss, ne, in dem Fall halt B12, dann finde ich, ja, dann ist das irgendwie nicht rund, ne? Dann stimmt das für mich jetzt irgendwie so nicht. Also zumindest sind das so die Empfindungen, die ich jetzt habe. Wer weiß, wie ich darüber in ein paar Jahren denke. Ich glaube, Tatsache ist einfach, dass mir momentan kein Fleisch fehlt. Ne? Das wollte ich jetzt im Endeffekt damit sagen. Ich glaube, die Einstellung, die du hast, also wenn jeder so denken würde und wenn jeder so sich ernähren würde und dem Lebensmittel gegenüber diese Einstellung hätte, dann hätten wir auch kein Problem, weil das Problem ist ja tatsächlich diese Masse, dieses Unreflektierte zu sich nehmen. Das ist ja das große Problem, ist ja die Massentierhaltung, also diese Grenzenlosigkeit im Konsum von Lebensmitteln, von Fleisch, dieses Nicht-Hinterfragen, woher es eigentlich kommt. Also ich bin mir ganz sicher und deswegen verteidige ich The Game Changer auch ein bisschen in seiner Darstellung, weil in jedem Kinderbuch, das über Bauernhöfe handelt, sieht man die glückliche Kuh mit dem glücklichen Kalb, wo die Kuh am besten noch zum Bauern rennt und ihm sagt, willst du nicht meine Milch haben, damit er dein Müsli vielleicht noch besser schmeckt. So, und jedes Kinderbuch beschäftigt sich mit dem Thema, wie werden Tiere in Bauernhöfen gehalten und so weiter. Aber kein einziges Kinderbuch beschreibt, wie es wirklich läuft. Und ich finde, das ganze Problem, Massentierhaltung, vegan, nicht vegan leben, hätten wir gelöst, wenn jede Schulklasse mindestens einmal im Schülerleben einen Schlachthof besucht und einfach mal miterlebt, komplett wertfrei, wie eigentlich Lebensmittel, in Anführungsstrichen Lebensmittel, also Tiere, geschlachtet werden, wie diese Massenproduktion aussieht, wie das abläuft bei Schlachthöfen, wie das Steak vorher ausgesehen hat, bevor es in der Auslage bei Lidl liegt. Wenn das jedes Kind einmal gesehen hätte, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, würden wir über Massentierhaltung überhaupt nicht mehr diskutieren. Und das ist das Entscheidende. In welcher Schulklasse möchtest du das denn machen? Das wäre die Frage. Wollte ich gerade sagen. Auf dem Gymnasium oder möchtest du es lieber an der Schule machen, wo nicht ganz so kaufkräftige Eltern auch vertreten sind? Ne? Das muss man sich überlegen, wo das sinnvoll wäre. Aber ich meine... Also ja, aber die Aussage ist ja natürlich, ich gebe dir da hundertprozentig recht, aber als Student habe ich in einer Wohnung gewohnt mit meiner jetzigen Frau zusammen und wir haben zum Leben 250 Euro gehabt. Und scheiß Fleisch ist günstiger als scheiß Gemüse. Ne? Das ist da brauchen wir uns auch gar nicht drüber unterhalten. Und wenn eine Familie nicht viel Geld hat, kann man auch nicht sagen, achtet drauf, ne, wo ihr das Fleisch kauft, sondern wenn sie sich halbwegs jedem Menschen, das seine sich halbwegs gesund ernähren möchte, abwechslungsreich ernähren möchte, müssen die auf solche Produkte zurückgreifen, das nicht unbedingt ein Bio-Demeter-Siegel hat und nicht unbedingt irgendwie, wo auf der Fleischpackung noch von der Kuh der Name draufsteht. Das muss man immer so ein bisschen differenzieren, finde ich. Man kann das alles sagen, das ist super. Ich hatte damals auch einen Kommilitonen, der war Vegetarier, wollte Veganer werden, hat es dann sein lassen, weil er es sich nicht leisten konnte. Als Student. Aber das halte ich, das glaube ich nicht. Also das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es ist nicht teurer vegan zu leben. Ja, aber du hast mir aber, oder du hast uns am Anfang gesagt, dass du als Veganer auch dann achtest auf die Produkte. Dass du viel gezielter einkaufen gehst. Und das hat er auch gemacht. Der ist ins Reformhaus einkaufen gegangen. Hat dann aber gemerkt, dass er für 50 Euro keinen halben Einkaufswagen mehr hat, sondern nur noch seinen Jutebeutel vollgekriegt hat. Und wenn du dich dann vegan ernährst, und der war Sportler auch, Kraftsportler auch, und möchtest Kraftsport machen, passt das nicht, wirklich Muskeln aufbauen, passt das nicht auch nicht so zusammen. Also das ist ja so, dass diese Schiene, die ich dann fahre, was wir da bei Game Changer gesehen haben, waren zu 80% Leistungssportler. Die haben damit ihr Geld verdient. Die müssen vielleicht nicht drauf gucken, dass sie jetzt ins Reformhaus fahren und einkaufen. Dieser Patrick, der da war, das ist, glaube ich, auch, das ist ein Kraftsportler aus, dieser stärkste Mann der Welt, ist ein Kraftsportler aus Deutschland, das ist ein Deutscher. Ich glaube sogar, dass er aus Berlin ist. Und wenn man sich den anguckt, was der für eine Masse vertilgt, garantiert, ne, fragt man sich ja dann auch, wie kriegt er das hin, so einzukaufen, dass er genau das kriegt, was er braucht, und ja, dass es ihm dabei gut geht. Aber du musst auch bedenken, was Ludwig halt auch meinte, ist, dass du es wenigstens mal siehst. Ob du es dann umsetzt oder so, natürlich. Ist ja dann wieder was anderes. Also, natürlich, also ich verstehe das voll und ganz, aber man muss gucken, wie du die Frage gestellt hast, die fand ich ja da ganz gut. An welcher Schule willst du das zeigen? Ne? Und welche, das soll sich jetzt nicht blöd anhören, aber zeigst du das jetzt irgendwie Menschen, die in einem oder die in einer Neubausiedlung wohnen, wo jeder, weiß ich nicht, wo die Eltern ein 200 Quadratmeter Haus haben und das Feedback auch haben, dass sie sagen können, okay, ich kann auf dem Bauernhof einkaufen. Oder zeigst du das jemanden, der 5 Kinder hat oder eine Familie oder eine Mama, die 5 Kinder hat, lebt alleine und sagst, pass auf, so und so, ne? Also klar, man kann es denen zeigen und dann kommt das Kind nach Hause, sagt, Mama, aber das ist schlecht, was du kaufst. Da sagt die Mama, ganz Hase, ganz ehrlich, wir können aber nicht zum Bauernhof fahren, ne? Ich finde, es ist richtig, dass du es zeigst, wo es herkommt. Es ist auch richtig, dass du es dem Kind erklärst. Aber man kann es halt nicht verlangen, dass man dann sagt, das ist diese Masttierhaltung und, weil man muss halt auch mal dann über den Tellerrand schauen und mal sich dann halt auch andere Leute angucken. Funktioniert das so? Keine Frage, diese Großtierhaltung, Masttierhaltung, diese ganzen Legebatterien und sowas, alles, dass das alles schlecht ist, wissen wir ja alle. Aber ne, da stellt sich bei mir dann halt die Frage, kann sich das jeder leisten? Also zu deiner Frage, ab welcher Schulklasse das sinnvoll ist, ja, also da würde ich sagen, vielleicht nicht im Grundschulalter, aber alles, was über die Grundschule hinausgeht, auf jeden Fall schon, denn es gehört einfach dazu, zur Bildung, zu Ernährungswissenschaften beispielsweise, zu wissen, woher mein Essen kommt, woher, also wie ein Bauernhof funktioniert, wie Ernährung funktioniert, woher das alles kommt. Das gehört einfach alles zu einer grundsätzlichen Bildung dazu. Vor allem ja dann, wenn ich versuche, mir einen Verbraucher, eine Verbraucherin heranzubilden, die dann selbstständig, und das wird ja auch immer zu Recht gefordert, dass jeder selbstständig entscheiden kann, wie er sich ernährt, um diese Entscheidung letztendlich auch treffen zu können. Ja. Und ich muss, also ich widerspreche dir da sehr ungern, aber ich glaube, wenn du das Gesamtbild Ernährungsplan anschaust, einer Familie, die wenig zum Leben hat und einer Familie, die viel zum Leben hat, und dir mal überlegst, wie die Wertigkeit von Ernährung ist, das ist, glaube ich, das Grundproblem. Wenn die Wertigkeit von Ernährung hoch ist, dann ist es jedem möglich, und da bin ich hundertprozentig überzeugt davon, egal wie hoch das Haushaltseinkommen ist, sich einigermaßen gesund zu ernähren und nicht auf Massentierhaltungsprodukte zurückgreifen zu müssen. Weil da geht es darum, wie reguliere ich meinen, was weiß ich, Fertiggerichte-Konsum, wie reguliere ich meinen Süßigkeiten, Chips und so weiter Konsum, welche Getränke nehme ich zu mir, warum kaufen Leute literweise Cola und Softdrinks, wenn wir Leitungswasser aus der Leitung haben, die schon bezahlt sind. Und diese ganzen Dinge. Wenn man sozusagen das Haushaltsgeld so einteilt, dass die Wertigkeit wieder stimmt, dass die Ernährung den Platz einnimmt, die sie eigentlich haben sollte, dann kann mir keiner erzählen, dass er sich eine gesunde Ernährung nicht leisten kann. Das glaube ich einfach nicht. Also gebe ich dir recht, klar. Aber dann ist es auch so, du beschränkst dich aufs Minimum und dann bleibt vielleicht dieser Luxus, was eine Cola vielleicht für einen ist oder ein Stück Schokolade, auf der Strecke. Und das gehört ja eigentlich auch. Du musst es ja nicht tonnenhaft trinken, ganz klar, aber ich finde, das gehört dann vielleicht auch ein bisschen zur gesunden Ernährung, oder gesunde nicht, aber abwechslungsreiche Ernährung dazu, ne? Dass du sagst, okay, jetzt gönne ich mir ein Stück Schokolade, weil ich darauf jetzt auch einfach Lust habe, ne? Oder ich trinke jetzt mal ein Glas Cola, weil ich darauf einfach Lust, also Bock habe. Ich möchte jetzt. Dann tue ich es bewusst. Das ist genau, gut, dann tue ich es bewusst. Genau, dann tust du es bewusst, aber vielleicht bleibt dann manchen Familien, manchen Menschen dafür gar nicht das Geld übrig, ne? Also ich möchte das jetzt auch gar nicht irgendwie schlecht reden alles, das mit der bewussten Ernährung und sowas, niemals, weil wir machen das auch hier und wir sind Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass wir uns das auch finanziell leisten können. Aber wenn ich mir jetzt überlege, jetzt, wenn wir im Reformhaus einkaufen und es gibt so eine vegane Schokolade, die esse ich ganz gerne, und da kostet aber eine so eine Reihe, 25 Gramm kostet 1 Euro. Wenn ich mir dann überlege, dafür kriege ich fast 2 Milka-Tafeln bei Lidl für, ne? Ist zwar nicht vegan, aber ich kriege 2 Tafeln dafür. Aber jetzt muss ich mal kurz einschreiten, Henning. Ich meine, das Ding ist auch der, ich glaube, man müsste einfach mal in den Schulen mal richtig aufklären, was eine gesunde Ernährung klar, ist. Klar, genau, ne? Und den Mass, ich meine, das, was du gerade sagst, ne, ich meine, ist ja auch richtig. Ich meine, es muss ja aber auch keiner in ein Reformhaus einkaufen oder jetzt irgendwie, ne, im, keine Ahnung, im teuren Lebensmittelladen. Ich glaube, du kriegst auch, oder eine Frau mit 3, 4 Kindern kriegt auch mit dem wenigen Geld schon die Kids gut über die Runden mit einer vernünftigen Ernährung. Wenn man das Ganze, ich meine, man muss doch jetzt nicht immer, ne, das jetzt so auf vegan, nicht vegan, sondern auf einfach mal auf gesunde Lebensweise. Ja. Ne, so, man muss einfach mal den Kids zeigen, okay, die Milka-Schokolade ist zwar okay, ne, aber da muss ja jetzt nicht eine halbe oder eine ganze Tafel auf einmal drin sein. Nein, sondern, das meine ich ja damit auch gar nicht. Ne? Halt. Stimmt, genau. Hast du ganz klar recht. Also vielleicht steigere ich mich da auch gerade nur ein bisschen rein, weil ich komme aus einem Haushalt, wo damals dann nur mein Papa gearbeitet hat. Wir waren 3 Kinder, ne? Und uns ging es nicht schlecht, aber man hat halt trotzdem drauf geguckt, ne? Anders ist es dann natürlich. Ich meine, darf ich dir, sorry, jetzt unterbreche ich dich schon wieder, aber wo du gerade jetzt das erzählst, ich bin ja in Polen der 70er und 80er Jahre aufgewachsen. Also wir haben uns quasi nur davon ernährt, was wir im Garten hatten und was wir so was wir so im Hof hatten. Weil wenn du im Geschäft reingegangen bist, dann gab's da wirklich nur das Nötigste und das war Brot, Butter und keine Ahnung, vielleicht noch 2, 3 andere Sachen. Genau, das ist ja auch das, was Ludwig ganz sagt. Klar. Konsumgesellschaft ist so, ich gehe in einen Lebensmittelmarkt und kaufe einfach. Wird es schlecht, genau. Schmeiß ich es weg, und dann weil alles man, so günstig ist, man, ne? Ja. Genau, und weil wir halt eben in so einem Schlaraffenland leben, müsste man da ansetzen in den Schulen und mal halt wirklich aufklären, ne, was überhaupt Ernährung ist. Weil meine Erfahrung ist auch die, dass gerade die Familien mit niedrigem Einkommen, gerade diese Familien haben wenig Ahnung von Ernährung. Gerade diese Familien wissen gar nicht, ja, was sind denn jetzt Kohlenhydrate, was sind Eiweiße. Die wissen das einfach nicht. Die wissen das nicht zu differenzieren. Und die wissen auch jetzt im Endeffekt nicht, ich meine, es gibt tatsächlich Leute, die denken, dass eine Fertigpizza auch was Gesundes ist. Ne, und dass man davon auch sich ganz gut ernähren kann. Und ich glaube, da muss man halt ansetzen und den Leuten mal wirklich oder den Kids in der Schule mal erzählen, was ist überhaupt gesunde Ernährung. Und nochmal, Ludwig, auf deinen Vorschlag, ich finde das auch gar nicht verkehrt. Ne? Also jetzt, ich meine, man muss jetzt vielleicht nicht da direkt jetzt irgendwo in den Schlafthof laufen, aber vielleicht aber mal einfach mal wirklich aufklären, ne? Wie läuft es denn ab? Ne? Wie geht es denn zu, ne? in den Schlachthöfen? Was ist denn Massentierhaltung? Ich meine, das ist ja, dieses Wort fällt oft, ne? in der Presse, im Fernsehen. Es gibt genug Dokus darüber. Warum sollte man da in der Schule jetzt nicht mal darüber unterrichten? Was ist denn Massentierhaltung? Wozu führt das? Ne? Also da sind, glaube ich, so Dinge, wo man jetzt auf jeden Fall in den Schulen ansetzen sollte. Völlig richtig. Und zu Henning vielleicht noch ganz kurz. Henning, du machst ein Problem auf, das ein ganz großes natürlich ist. Und deswegen hast du auch natürlich auch völlig recht. Es ist natürlich schon auch ein bisschen ein Drama unserer Gesellschaft, dass eine Familie Angst haben muss, dass sie sich eine gesunde Ernährung nicht leisten kann. Ne? Das ist aber ein Problem, das ein ganz anderes und an ganz vielen verschiedenen Stellen liegt, wo man natürlich noch viele, viele Stunden drüber diskutieren kann. Klar. Also das ist natürlich, das gehört alles dazu. Und dass da viel falsch läuft bei uns, dass Leute Angst haben, keine Wohnung mehr zu haben, dass Leute Angst haben, dass sie keine gute Bildung bekommen und so weiter. Also da können wir jetzt einen Politik-Podcast dazu machen. Natürlich. Also, ne? Aber das ist ein großes Problem, ganz allgemein gesprochen. Ja, natürlich. Das bauscht sich jetzt hier auch gerade ein bisschen auf. Wir waren ja eigentlich bei dem Film. Das war das Ziel. Natürlich. So, Jungs. Aber ich wollte gerade sagen, ich vermisse gerade Lukas ein bisschen. Ja, jetzt muss ich auch mal ein bisschen was dazu sagen. Also ich finde Ludwig den Vorschlag mal ganz gut. Hätte ich mir vielleicht damals auch ein bisschen mehr gewünscht, für mich persönlich. Nee, hättest du, glaube ich, nicht. Doch, also jetzt vielleicht nicht so die krasse Version. Ich meine, wie gesagt, also es gibt ja nur die krasse Version. Ja, nicht, ja aber halt krass. Da, weißt du, dann muss ich ja nicht als 10-Jähriger machen. Also das kannst du dann später irgendwie sowas machen. Da müssen wir mal gucken, aber darum geht es mir jetzt halt auch gar nicht so. Natürlich, das Problem, was der Henning jetzt ein bisschen aufgemacht hat, mit den, das ist aber, dieses Problem gibt es ja heute schon, weißt du? Die Leute, die haben ja so schon manchmal gar nichts, selbst wenn das Fleisch billig ist und schaffen es bis zum Ende des Monats nicht mehr so. Solche Menschen gibt es ja heute auch schon. Und weiß nicht, ob da großartig Rücksicht drauf genommen wird. Aber was einen viel mehr schockieren sollte, geht doch mal um 8:30, 9:00, geht mal in einen euer Läden, wo ihr mal einkauft, wo ihr auch euer Fleisch und alles andere bekommt. Gibt es ja genug Läden, die hier überall verteilt sind. Und guckt da mal in die Fleischabteilung. Ja, da wird um 9 Uhr noch das Hackfleisch neu hingelegt. Und da steht alles voll mit Fleisch. Das verstehe ich bis heutzutage heute nicht. Warum? Wenn es nicht gibt, dann gibt es halt nicht. Pech gehabt. Also, es gibt drei andere Läden, da kann ich auch noch hinfahren. Aber das ist natürlich nicht das, worum es geht. Es geht nämlich darum, du sollst bei diesem Laden einkaufen und der muss alles haben, was du willst, sonst gehst du woanders hin. Und das ist ein Problem der Gesellschaft. Und Fleisch, das quasi um eine Stunde vor Feierabend immer noch dann frisch dann hingestellt wird, damit das alles noch da für die zwei Leute, die abends kommen, bereitsteht. Das sind so Sachen, so Probleme, die angegangen werden müsste. Was ich meine, das ist halt, wo ich vielleicht auch mal ansetzen würde, dass es halt nicht immer für alles, für jeden Moment alles gibt. Weißt du, ich sag ja, wenn ich irgendwie meine Schokolade vom Milka unbedingt will, aber die ist weg, dann ist sie halt weg, dann hole ich mir was anderes. Ja. Ja, völlig richtig. Und ich glaube, das ist auch die Frage, wie wir halt allgemein zu Lebensmitteln stehen. Also wenn man sich mal überlegt, im gleichen Supermarkt wird eine Stunde später, werden Tonnen von Lebensmitteln einfach weggeworfen, ne? Weil sie halt nicht verkauft worden sind und weil sie nicht mehr frisch sind, anstatt dass sie verteilt werden zum Beispiel oder sowas. Also das ist ja das Nächste, wie wir mit unseren, was wir an Lebensmitteln verschwenden, egal ob es jetzt Fleisch oder Gemüse oder sonst was ist. Das ist das nächste Problem. Ich glaube, wir haben, und das ist ein ganz, ganz grundsätzliches Problem, wir haben halt einfach ein gestörtes Verhältnis zu Ernährung, zu Lebensmitteln, zu Konsum allgemein, wenn man so will. Ne, das kann man jetzt bis dahin treiben, dass man sich fragt, warum müssen Leute in der kleinen Stadt oder auch in der größeren Stadt Panzer fahren und müssen mit diesen Panzern ihre Schülerinnen vor die Schule fahren oder auf den Pausenhof rein und nieten dann auch Lehrer und Eltern um nebenbei. Ne? Warum muss das denn sein? Das sind alles Dinge, das hat irgendwie alles mit allem zu tun. Es ist halt einfach diese Maßlosigkeit, der wir frönen. Und das hängt dann natürlich auch mit der Ernährung zusammen letztendlich. Darf ich mal eine private Geschichte dazu erzählen? Bestimmt wissen nicht viele, ich arbeite für einen Arbeitgeber, der ist in Sachen, Ernährung, Schneiden ziemlich groß. Und bei uns ist das so, die Maschinen, die die Produkte schneiden, müssen natürlich getestet werden und dafür haben wir natürlich auch, sag ich jetzt mal, Fleisch. Ja. Früher war das so, sag ich mal, vor 5 bis 10 Jahren hat man mir gesagt, war das so, da haben die Arbeiter, durften sich das Fleisch mitnehmen. Ja? Das wurde jetzt durch die Politik verboten. Das Fleisch muss, das darfst du noch nicht mal irgendwie weitergeben, das muss weggeschmissen werden, das Fleisch. Du kannst nichts mit dem machen. Ja? Mein Chef, der kämpft da schon dagegen. Ja? Der sagt, dann gibt es uns wenigstens, dass wir es irgendwie an die Tafel weiterspenden können. Darfst du alles nicht machen. Und warum? Weil ich als Dreher, ja, in einem Betrieb arbeite, wo Späne, wo Bohremulsion, Dings, das ist abgetrennt, aber dennoch sagt die Politik, das Fleisch darf nicht mehr weitergegeben werden, weil das in einem Haus sozusagen alles produziert wird. Und das ist, da fängt da, ja, wie man so schön sagt, der Fisch stinkt vom Kopf her. Ja, du darfst ja nicht mal was aus Tonnen von Supermärkten klauen, in Anführungsstrichen. Ne? Selbst das ist ja verboten. Das ist also auch verboten, genau. Ja, ja. Also das spricht alles für sich, klar. Ja, also es gibt ja auch Länder, die können es anders. Ne? Die Franzosen, die Geschäfte dort dürfen nichts mehr wegschmeißen. Ne? Stimmt, die müssen es irgendwie weitergeben. Die gehen das zu so einer Tauschbörse oder irgendwie sowas. Ne? Genau, auch mal, ja, also finde ich auch super, ja, habe ich auch schon mal gesehen. Also, also es geht auch anders, es geht, ne? Ja. Wenn man es denn möchte. Aber ich würde gerne zu meiner ursprünglichen Frage, weil da sind wir jetzt ein bisschen weg von, und zwar, Ludwig, ich habe ja vorhin mal gefragt, so vor gefühlt halbe Stunde, wie kommt es halt, dass Veganismus so einen Boom erlebt, zum einen, und zum anderen, wie kommt es gleichzeitig, der Fleischkonsum so heftig steigt? Also es sind zwei gegenseitige Schienen, die wirklich parallel in die Höhe schießen. Ja, ich glaube, symptomatisch dafür stehen die Schülerinnen und Schüler auf der einen Seite, die jeden Freitag Fridays for Future machen, und die auf der anderen Seite die Autofahrer, die Fuck Greta-Aufkleber auf ihre Auspuffe kleben. Das sind beides so Antipoden, die sich irgendwie gegenseitig pushen und immer mehr oder lauter werden. Das ist vielleicht so ein bisschen symptomatisch dafür. Ich glaube insgesamt, dass es vielleicht jetzt in absoluten Zahlen gesprochen mehr Veganer gibt, liegt vielleicht auch damit, dass halt der Informationsfluss einfach größer ist. Ne? In einer digitalen Gesellschaft ist der Zugang zu Informationen, zu Positionen, zu Lebensstilen, zu eben diesen Vorbildern oder Möglichkeiten, wie man leben kann, einfach größer oder vielfältiger geworden. Das heißt, die Möglichkeiten, sich über bestimmte Dinge zu informieren, sind halt einfach vielfältiger geworden. Die Leute lernen mehr kennen, begeistern sich vielleicht auch mehr dafür und verbreiten dann sozusagen auch wiederum durch ihre eigene Kommunikation in diversen Kanälen ihren Lebensstil, und dann können sich immer mehr Leute damit begeistern. Also insofern potenziert sich das, glaube ich, so ein bisschen. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch die Leute, die sich da angegriffen fühlen und sagen, nee, also da mache ich ganz sicher nicht mit. Ich lasse mir doch meinen Lebensstil jetzt nicht kaputt machen von irgendwelchen dahergelaufenen Prenzlauer Berg-Hipstern oder irgendwelchen, schwedischen Mädchen, die keine Ahnung haben. Und rotten sich dann sozusagen auch zusammen und leben dann halt in ihrer Blase und schauen, dass ihre eigene Blase immer größer wird. Und so potenziert sich das auf der einen Seite immer hoch, und der eine sagt vom anderen, es ist ein Trend, und die anderen sagen wiederum, ihr seid alles Zurückgebliebene und so weiter. Und so, und das ist halt ein großes Problem. Also deswegen, ich finde es auf der einen Seite sehr positiv, dass natürlich in absoluten Zahlen die Veganerinnen und Veganer immer mehr werden. Auf der anderen Seite haben wir aber insgesamt schon auch, das ist ja im gesamten gesellschaftlichen Diskurs so, immer stärker verhärtete Fronten. Und das führt letztendlich ja auch dazu, und jetzt kritisiere ich vielleicht die Game Changers auch wieder so ein bisschen, dass man eben sich gegenseitig so Halbwahrheiten hin und her schießt, und der eine glaubt einfach dem anderen nicht mehr. Und somit führt auch so diese Diskurse führen eigentlich zu nichts mehr. Man hat diese beiden Blasen und die leben getrennt voneinander, und es führt eigentlich nicht mehr zusammen. Und das eigentliche Ziel wäre ja, dieses Potenzial, das jetzt gerade in dieser, ich nenne es jetzt mal veganen Bewegung, ich weiß nicht, ob es eine Bewegung ist, aber vielleicht auch diese Umweltbewegung, vielleicht nehmen wir mal das größere Bild. Dieses Potenzial, das darin steckt, Vielleicht auch durch eine jüngere Generation, die jetzt auch wieder politisch engagierter wird, die jetzt wieder sich bereit ist, sich einzusetzen für ihre Ideale, dass man dieses Potenzial nutzt, um auch wirklich diesen Diskurs wieder ernsthafter zu führen und zu gucken, wie schaffen wir es denn in einer Welt, die immer enger wird, weil es auch immer viel mehr Menschen gibt, Lösungen zu finden, dass diese Erde nicht irgendwann kollabiert. Weil wenn wir so weitermachen, wie es ist, und egal, ob das jetzt moralisch ist oder nicht, ob ich jetzt Massentierhaltung gut finde oder nicht, aber es wird halt nicht funktionieren auf Dauer. Irgendwann wird es uns alle... Wird die Erde halt einfach zugrunde gehen, wenn es so weitergeht, wie es weitergeht. Deswegen müssen wir eine Lösung finden, egal ob wir wollen oder nicht. Und deswegen, also ich glaube, die Tatsache, dass es zum Trend geworden ist, um deine Frage jetzt endlich mal zu beantworten, liegt daran, dass der Informationsfluss immer größer wird und auf der anderen Seite, dass die Gegenbewegung immer stärker wird, ist, dass man sich natürlich innerhalb dieser Gegenbewegung auch gegenseitig entsprechend pusht und dann auch immer verhärteter wird. Ja, und da hätten wir vielleicht wieder das Stichwort soziale Medien, ne, wo man ja. sich auch dementsprechend auch gegenseitig so ganz schön hochschaukeln kann, ne, was jetzt auch ja auch regelmäßig passiert, ne, aber ja, schlussendlich hast du ja recht, ne, also es ist einfach so, also die wenn wir tatsächlich so weitermachen, und das bezieht sich jetzt nicht nur jetzt sage ich mal auf Fleischkonsum oder auf die Massentierhaltung, sondern auch auf die natürlichen Vorkommen, ne? Ich meine, Wasser ist ja auch nicht unendlich, ne? Und so wie wir damit umgehen, sieht es auch eher düster aus. Also da gebe ich dir schon recht, dass das so ewig nicht weitergeht. Aber da kann ich. Ja, da muss man. Ja, bitte. Ja, da würde ich ganz kurz mal in den Film nochmal eingreifen. Das finde ich richtig gut eigentlich, wie sie das da mit dieser Massentierhaltung und wie viel Wasser die verbrauchen und so und auch wie viel Dreck dadurch entsteht und so. Das finde ich dann in dieser Doku sehr gut aufbereitet gewesen. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Mit dem Wasser, da sind wir uns also völlig einig. Und dazu kommt noch dieses Argument gegen Soja ja immer. Ne? Also eins der Hauptargumente gegen vegane Ernährung, wenn ich da mit meiner Sojamilch daherkomme, ist immer, ja, aber die Regenwälder. Wenn man sich das mal anguckt, und das ist eben das, dass man halt jetzt nicht irgendwelche Wahrheiten hin und her schiebt. Es ist halt nun mal so, dass bei diesen Soja, bei der Sojaproduktion, dass 80% der Sojaaufkommen in die Tierhaltung geht als Futter. Ne? Und 2% gehen in die tatsächliche Ernährung der Menschen. Das heißt, 2% des gesamten Sojaaufkommens gehen letztendlich in die Ernährung, in die direkte Ernährung des Menschen. Das heißt, das Argument, dass die Regenwälder abgeholzt werden, weil es zu viele Veganer gibt, ist einfach völliger Schwachsinn. Und das ist auch was der Film anspricht. Auch gut aufbereitet ist, finde ich auch. Und genau solche Fakten gehen aber letztendlich im Gesamtkonstrukt dieses Films dann halt leider verloren, wenn man dann Schwarzenegger wieder vor seinem selbstgeschossenen Alligator sitzen sieht. Und das ist halt schade. Ne? Ja, was ich auch ein bisschen, ja, wie ich sagte, also jetzt widersprichst du dir auch selber, war das mit dieser Tabakindustrie und mit der Werbung. Ja? Dann haben sie in dem Fall, weil die Tabakindustrie ja dann immer behauptet hat, nein, das ist ja nicht krebserregend, und dann wurde das ja dann quasi, sag ich mal, aufgedeckt, und dann kam von dem Film seiner Seite aus der Fleischmarkt dazu und hat dann Werbung gezeigt, wie Sportler in Burger beißen und sonst was. Und da dachte ich, ja, aber genau dasselbe machst du ja mit deinem Film hier gerade auch. Was ich meine? Ja, stimmt. Ja. Also. Ja, wobei das Ding mit der Soja, warte mal, Lukas, ganz kurz, weil sonst ist der Faden gleich wieder weg. Das Ding mit der Soja, Ludwig, da sehe ich, also ich sehe das auch schon recht kritisch, aber jetzt nicht nur wegen Soja, sondern Produkten, sondern grundsätzlich, da ist ja nicht nur Soja, ne? Da ist ja, sind ja Avocados, und es ist ja nicht nur die, das sind ja nicht nur die Regenwälder, sondern das sind ja unsere Monokulturen, die wir hier die hier draußen haben, ist es ja auch nicht anders. Und das ist ja auch so ein bisschen die andere Seite des Veganismus, Vegetarismus. Und ich meine, das betrifft jeden anderen Menschen auch, weil wir essen ja schließlich alle Getreide, Gemüse, Obst und so weiter. Und je mehr wir davon herstellen, ne, also was mich halt immer wieder erschreckt, sind halt diese Monokulturen. Ne? Ja. Weil sobald du einen Flug in die Erde setzt, ist die Mutter Erde hin, ne? Und damit wieder ein Stück Erde verschwunden. Ne? Und es wird immer mehr und immer mehr. Das, ne, ist die, also, Massenproduktion. Ne? Es ist ja egal, ob der, Entschuldigung, Adrian, jetzt, genau, Fleisch, das, nimmt, das ist egal, ob das jetzt Soja oder, also wenn es jetzt nur ums, ich sage mal, die Sojaprodukte gehen, die wir als Mensch konsumieren, nicht für den Futter, oder die Avocados. Ne? Das sind Massenproduktionen, und die Monokultur, da hast du recht. Also krass. Also das habe ich noch nie so gesehen, aber jetzt, wo du sagst, ist das ja völlig schlüssig. Ne? Ja, weil ich meine, es ist ja im Endeffekt, klar. Ich meine, dass das natürlich auch auf die viel von Tieren verfuttert wird und so, gar keine Frage, klar. Aber ich meine, die Nachfrage steigt ja, ne, in beide Richtungen, egal ob jetzt vegan oder jetzt nicht vegan. Die Nachfrage steigt an Fleisch, an Gemüse, an Getreide und dementsprechend fehlt. Ich meine, die Spanier, ne, die sind ganz schlimm dran, was jetzt das Wasser Grundwasser angeht, ne, dem geht Grundwasser aus, ne, weil ich meine, wenn wir uns mal jetzt anschauen, wo kommen die ganzen Heidelbeeren, Erdbeeren und so weiter hin, das kommt ja alles aus Spanien und ich meine, die arbeiten da nicht gerade nachhaltig, ne, also das ist ja wahrscheinlich auch noch ein Fremdwort da drüben und da sind halt so die ganzen Probleme, also ich versuche das immer so in eine Waage zu sehen, ne, also ich meine, Veganismus ist auch nicht der Weisheitsletzter Schluss, ist es nicht. Ne? Und ich habe irgendwo so ein schönes Zitat gelesen, wo es hieß am Ende, es gibt kein Leben ohne Tod oder es gibt kein Essen ohne Tod. Es ist einfach im Endeffekt so, egal ob du Veganer bist oder nicht. Ne? Also das sind viele Sachen, die über die gerne hinweg drüber gesehen wird, ne? in manchen Richtungen. Aber man muss sich das alles vor Augen führen, dass auch mit steigender Anzahl von Getreide, Gemüse und so weiter auch ne, die natürlichen Vorkommen irgendwann dann zu Neige gehen, ne? Weil wie gesagt, mit jeder Monokultur ist die Mutter Erde hin, ne? Sie braucht wirklich Jahrzehnte, um sich davon zu erholen. Das stimmt sicherlich, wobei man natürlich auch sagen muss, dass halt vieles, was für Tierfutter angebaut wird, dann halt für den Menschen angebaut würde. Also da würde natürlich auch, würden einige Flächen halt hinzugewonnen werden können. Ne? Also ich würde... Also das muss man auch sehen in der Rechnung. Ich würde jetzt hier gerne nämlich den Kreis schließen von am Anfang, was ich als erstes heute in dieser Episode gesagt habe. Denn was wir gerade diskutiert haben, und ich gebe euch ja komplett recht, ist, es gibt einfach viel zu viele Menschen und die brauchen viel zu viel. Ja? Also ich hasse Menschen. Stimmt. Ganz einfach. Manche vielleicht. Aber Hass ist auch ein starkes Wort. Ja, das ist wirklich ein hartes Wort. Ja. Nee, aber es ist ja auch wirklich so, dass man, also wir könnten jetzt eigentlich nochmal 3, 4 oder 5 Folgen darüber jetzt oder Episoden darüber drehen und ich glaube, uns wird ja das Gesprächsstoff nicht ausgehen, weil das ist ein wirklich sehr bewegendes Thema, ein wirklich sehr ernstes Thema. Sehr interessantes Thema, ne, wo das alles, wie sich das alles entwickelt, wo das alles hinführt. Also jedenfalls, wenn es jetzt keine Kommentare gibt, dann weiß ich auch nicht, über was wir noch reden sollen. Ja, der Adrian hat ja auch schon die ersten Schritte in eine andere Welt gemacht. Ja, sehr gut. Ja. Na, aber mir ging da wirklich, tatsächlich ging es mir da sowieso, so wie dir, Ludwig, wo ich einfach mal irgendwann gesagt habe, nee, das mache ich nicht mehr mit. Also das geht jetzt einfach nicht mehr. Ohne ein schlechtes Gewissen kann ich das nicht mehr. Ich meine, wie gesagt, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt hier der Veganer jetzt irgendwie von dem Herrn, aber wenn ich mir Fleisch leiste, dann weiß ich, dass das ein gutes Fleisch ist und das dann weiß ich, ne, dann lege ich auch ein bisschen was dafür hin. Ne? Dann möchte ich dem Ganzen, sage ich mal so, keine Ahnung, Respekt zollen oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Na, also darum geht es mir auch ein bisschen, das dem Ganzen so ein bisschen eine Wertschätzung zu bringen und nicht einfach nur konsumieren. Ja, vielleicht ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch zum Abschluss von meiner Seite zumindest ein Buch empfehlen, ne, das hier nochmal sich wirklich differenziert und ganz, ganz toll mit diesem Thema auseinandersetzt, nämlich Tiere essen oder Eating Animals von Jonathan Safran Foer, der selbst auch nur in Anführungsstrichen Vegetarier ist, also kein Veganer ist, aber der sich eben mal damit auseinandersetzt, was eben im Schlachthaus so passiert, wie die Menschen, die dort arbeiten, wie es denen auch geht, der lässt die auch direkt zu Wort kommen, also ohne zu werten, einfach nur erzählen. Und das ist eben mein Plädoyer, das ich eigentlich grundsätzlich immer habe, einfach zeigen, wie es ist, das würde schon reichen, einfach nur zeigen, wie es ist, dann würden sich die Leute ganz andere Gedanken machen. Ja. Ja, cool. Also ich finde deine Ansicht, Ludwig, auch, dass du das aus Überzeugung machst, dieses Vegan-Sein, finde ich bezogen auf den Film auch für mich jetzt komplett richtig, was du machst. Ne? Also ich denke mal, es gibt kein richtig oder falsch. oder es gibt vielleicht schon falsch, es gibt aber nicht ein richtig, sage ich mal, sondern so, dass du sagst, du machst das aus Überzeugung, weil halt auch dieser Aspekt die Tiere dahinter stehen. Bei diesem Film Game Changer fehlt mir ganz klar, was ihr auch gesagt habt, so ein bisschen das Moralische dahinter. Mhm. Weil die machen das aus Gesicht der Gesundheit und um Leistung zu erzielen. Dass ein Sportler noch höher, schneller weiterkommt. Mhm. Ne? Also so wie am Anfang ihr das ja, oder wie du den Film da auch beschrieben hast, dass der MMA-Kämpfer die Regeneration für sich und die Verletzungsheilung vorantreiben möchte, indem er dann halt kein Fleisch mehr isst und darauf verzichtet oder auf, ich sag mal, tierische Eiweiße. Mhm. Und da fehlt mir das ein bisschen, was du auch erzählt hast oder worauf wir jetzt eigentlich jetzt auf den Punkt gekommen sind, dass es da eigentlich viel mehr dahinter steckt, als nur schneller laufen zu können. Ja. Ne? Also das fehlt mir in dem Film ganz klar. Da wird das gesagt, wir sind so gut und wir sind, ich sag einfach mal übertrieben, wir sind so geil, weil wir keine Fleischprodukte mehr essen. Wir haben aber nicht geguckt, vertreten die das wirklich, dass die jetzt auch keine Lederschuhe mehr tragen oder, ne? Dass die wirklich auch das alles so hinterfragen oder halt nur sagen, mein Trainer hat jetzt gesagt und mein Arzt hat gesagt, ist kein Fleisch mehr. Oder ich sag mal so, die Footballmannschaft frisst vor 2 Tage vorm Spiel kein Fleisch mehr, weil die ja wirklich Berge vertilgt haben. Das hat ja nichts mehr mit Essen zu tun gehabt. Dass ihr euch jetzt vegan ernährt und ihr habt viel mehr Power. Hm. Ist schon wieder so ein bisschen, finde ich, das ist schon wieder so 2 Paar Schuhe. Du machst es aus Überzeugung und die machen es aus Überzeugung, dass sie halt wirklich besser werden als der Gegner. Ja, ich finde, das war auch so ein bisschen die Grundprämisse, mit der er wahrscheinlich an den Film rangegangen ist, dass er sagen wollte, wie werde ich als Sportler besser? Aber er hat sich im Film selber verloren, glaube ich, so ein bisschen. Ja, man muss dazu sagen, was mir auch von Anfang an aufgefallen ist, der Hauptprotagonist, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, muss ich jetzt gerade nochmal spicken, Jason Wilkes heißt er, ja. Der ist jetzt nicht gerade der super Sympathieträger, ne? Das muss man ja auch sagen. Stimmt. Also als der Film, losgegangen ist, dachte ich erstmal, um Gottes Willen, das geht nämlich auch gleich mit so einer Kampfszene los. Der ist ja, der trainiert offensichtlich auch irgendwelche Kampfsportarten, ich weiß es nicht. Genau. Selbstverteidigung, glaube ich, Marine oder Navy, sowas. Ja, genau. Irgendwie MMA, sowas. Und der begegnet einem in diesem Film erstmal als ziemlich harter, gefühlsloser Mensch. Das entwickelt sich auch nicht unbedingt zum Positiven im Rest des Films. Und das bestätigt so ein bisschen, also diese ethische, moralische Komponente, die ja für viele Veganer letztendlich die entscheidende sind, die fehlt tatsächlich komplett. Und ich komme nur immer wieder auf diese Krokodilszene zurück, weil die einfach wirklich so absurd ist und die auch im Prinzip da, also diese These ja bestätigt. Es kommt ganz kurz die Massentierhaltung vor, da geht es dann aber auch eben mehr um den Wasserkonsum, die wir schon angesprochen haben. Und es gibt noch 2 andere Stories, die von den Feuerwehrmännern, und es gibt noch eine Story von Jason Wilkes Vater, der, ich glaube, Herzprobleme hatte oder sogar einen Herzinfarkt hatte oder so, dann Schlaganfall, und der dann auch auf vegane Ernährung umgestellt hat und plötzlich also wieder kerngesund war, so mehr oder weniger. Also ohne auch da zu zeigen, wie der jetzt eigentlich wirklich so lebt, bewegt er sich mehr, wie auch immer. Also ich meine, das ist ja auch eine Komponente, die eine Rolle spielt, die Bewegung, das haben wir jetzt gar nicht besprochen. Unsere Gesellschaft sitzt ja mehr, als dass sie geht oder steht. Nächstes Problem. Aber also das stimme ich dir vollkommen zu, Henning, diese Komponente fehlt komplett. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Ansatz war, zu zeigen, Leute, lasst die moralischen Sachen mal weg. Selbst wenn ihr einfach nur gut Sport machen wollt und da toll und stark sein wollt, geht das auch mit einer veganen Ernährung. Ja. Also wie heißt der, James Wilkes? Ja. Der war bei Joe Rogan im Podcast, da war der zu Gast. Und da unterstreicht er nochmal so seine, die Art und Weise, die unsympathische Art und Weise, wie er sich halt so in der Doku gibt, da auch noch. Also das war auch so ein 2-Stunden-Podcast mit Joe Rogan. Und da war noch so ein Ernährungsberater, der die Doku ziemlich scharf kritisiert hat. Und ja, der Wilkes, der hat einfach versucht, da dem da einfach an die Wand komplett zu nageln mit irgendwelchen Studien und hat nur Studien vorgezeigt, dass das stimmt und nur Studien. Mhm. Also war wirklich, also irgendwann nicht mehr zum Zuhören, das wirklich, wirklich unschön. So kommt er. Also der kommt nicht gut weg, ja. Mhm. Bei beiden nicht, ja. Sehr verbissen. Ja. Ja. Ja, Juti. Gut. Würde ich sagen. Genau. Jetzt die Frage außer an dich, Ludwig. Wenn ihr den Film seht und wir sind jetzt hier alle Hobbysportler, würdet ihr in Betracht ziehen, euch vegan zu ernähren, um eure Leistung so nach oben zu pushen, wie es in dem Film, ich sag jetzt einfach mal, fast schon gepredigt wird? Also aus meiner Sicht, ich sehe den Film nicht so wie du, Henning. Also ich sehe das nicht unbedingt so, dass das jetzt so aus Sicht des Sportlers oder so gerade auf Sportler zugeschnitten ist. Da werden zwar viele Sportler gezeigt und der Hauptprotagonist ist ja auch, ne, ein Sportler oder ehemaliger MMA-Kämpfer, aber ich sehe das gar nicht so, dass das jetzt irgendwie so da so propagiert wird, so von wegen, ja, um jetzt wirklich erfolgreich im Sport zu sein, musst du vegan werden. Also da gab es auch, wie gesagt, die Beispiele mit den Feuerwehrmännern oder mit seinem Vater und so weiter. Also so habe ich das jetzt nicht empfunden. Okay, weil wenn man sich das prozentual rausnimmt, wenn ihr sagt, 1:10 ist bei der Film, war der Vater nicht so lange im Film und die dicken Feuerwehrmänner auch nicht, ne? Ja, aber trotzdem, auch wenn die da nicht da wären, also trotzdem sehe ich das jetzt nicht so unbedingt, dass das jetzt, dass die Message dahinter ist, ihr müsst Sport machen, beziehungsweise ihr müsst Veganer sein, um gut in Sport zu sein, sondern die Message, die ich daraus nehme aus diesem Film, ist die, Fleisch ist böse. Okay. Ja, das ist die Message, die ich daraus hole und die andere Message ist die, dass irgendwelche Studien oder irgendwelche Sachen, die da dargestellt werden nur so halbherzig oder halb Wahrheiten werden da jetzt irgendwie dargelegt. Aber im Endeffekt gibt es da halt so, ne, gut ist vegan, böse ist Fleisch. Das ist so die Message, die ich daraus gezogen habe. Lukas? Ja, also ich stimme dir da doch schon ein bisschen mehr zu, weil ich finde, es sind sehr viele Sportler und vor allem das Ende, muss ich sagen, hat mich so richtig, also da war ich richtig angepisst, weil, also das, da wurden dann die Tennessee Titans gezeigt, also da ist die Mannschaft her, wo die Footballspieler sind, die sich immer treffen. Da haben sie gesagt, da sind 14 Veganer und die haben ja schon seit 15 Jahren nicht mehr die Playoffs erreicht, aber jetzt dieses Jahr haben sie die Playoffs erreicht, dann wird das so dargestellt, als hätten die das, das sagt dann auch die Frau so im Scherz, die dann immer da gekocht hat, diese Berge von Essen, dass sie, ich bin mir sehr sicher, das lag an den veganen Burritos, die sie immer macht, dass sie dann, und dann als letztes wird dann noch der Lewis Hamilton gezeigt, der dann auch so quasi ein bisschen dargestellt wird, dass, weil er Veganer ist, ist er jetzt 6-7 Mal Champion geworden und da fand ich, also da muss ich sagen, also da hab das ein bisschen übertrieben, so ein bisschen, weil es sind Hochleistungssportler, es sind gerade bei in Hamiltons Fall ein Auto dahinter, ja, eine ganze Crew dahinter. Im Football-Team sind über 50 Spieler und dahinter ist auch nochmal eine ganze Mannschaft. Das ist ein sehr taktisches Spiel und da, also, muss ich sagen, fand ich das von meiner Sicht aus ein bisschen zu übertrieben dargestellt. Vor allem die Geschichte mit Scott Jurek, da können wir gerne auch nochmal ganz kurz drauf eingehen mit Ludwig. Da, mitten im Film wird dann gesagt, weil er ist ja den Appalachian Trail gelaufen, da sind ja irgendwie 36 Tage oder sowas, oder 35 Tage war da irgendwie, also war schon ziemlich lange unterwegs und mitten im Film wird dann gesagt, ja, jetzt ist er hinter dem Rekord und so und also ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob überhaupt gesagt wurde, wie viel, weißt du, waren es 2 Minuten, waren es ein paar Tage, der dahinter war, weiß ich nicht, aber am Ende Film wurde genau dasselbe wieder aufgelöst, er hat es natürlich geschafft um 3 Stunden, so, weißt du, sorry für die Spoiler gerade, was am Ende passiert, aber dennoch, da fehlt mir auch so ein bisschen mehr so die Tiefe in dem Film. Also Scott Jurek, ehrlich gesagt, ich habe gar nicht so recht verstanden, warum der überhaupt vorkommt in dem Film, weil der leider eine viel zu geringe Rolle hat in dem Ganzen. Also der kommt, glaube ich, insgesamt, wenn man das mal zusammennimmt, vielleicht 3 Minuten vor, kommt minimal ganz kurz zu Wort. Ich weiß schon gar nicht mehr, was er gesagt hat, aber jedenfalls offensichtlich nicht so bedeutend, dass man sich's merkt. Und das finde ich natürlich super schade, weil Scott Jurek, klar, ist natürlich jetzt auch unser Metier, aber der hat natürlich schon nochmal eine ganz, wie soll ich sagen, nochmal eine ganz eigene Geschichte, die super interessant ist zu dieser ganzen Ernährungsfrage. Dazu möchte ich unsere Off-Track-Episode zum Buch empfehlen, da haben wir es nämlich auch besprochen. Genau, das ist das eine. Und es gibt noch ein anderes Buch, wo er eben genau diesen Appalachian Trail beschreibt. North heißt es, relativ neu noch, vor 2 Jahren oder so erschienen, auch ein wunderbares Buch. Und das ist halt jemand, der sich schon wirklich richtig tolle Gedanken gemacht hat zum Thema Vegan und Ausdauersport und so weiter und sehr, sehr tiefgründig und teilweise auch sehr philosophisch. Und genau diese Tiefe, wie du es gesagt hast, Lukas, genau das fehlt halt. Und das ist halt das, was diesen Film nochmal um 100 Grad besser gemacht hätte. Und gerade eine Figur wie Scott Jurek, einer der erfolgreichsten Sportler der Welt, überzeugter Veganer, aus Gründen, die er auch begründen kann, eben nicht missionarisch, der kommt halt wirklich nur so als Nebenrolle vor. Und das ist natürlich auch total schade. Jetzt nochmal eine Frage, also jetzt von mir aus die letzte Frage. Glaubt ihr, dass die Sportler, die da erwähnt worden sind, wenn die vegan sind, so wie die Footballspieler, ich sag jetzt auch mal so wie Scott, nach ihrer Karriere wieder Fleisch essen? Weil viele haben es ja doch auf die Ernährung bezogen, auch diese Läuferin, die da war, dass sie dadurch mehr oder dadurch bessere Leistung bringt. Wenn sie Karriere, wenn zu Ende ist, ob die dann sich wieder, ich sag einfach mal, für uns jetzt normal ernähren. Mit Fleisch, mit Milch oder vielleicht Vegetarier, aber halt Milchprodukte wieder zu sich nehmen. Und Eier und Käse und sowas alles, ne? Ob das manche wirklich nur rein bezogen auf die Leistung machen? Gute Frage. Weiß man nicht. Also ich glaube, das kommt immer vom Typ zu Typ drauf an. Ja. Ist da auch mal wieder individuell. Also ich würde behaupten, der eine findet vielleicht auch da sein Glück drin, in dem er, was er jetzt macht. Wenn er das nur für Sport bezogen macht, dass er danach, nach seiner Karriere sagt, ja, ich behalte es vorbei. Und der andere kann natürlich sein, dass er sagt, so, jetzt ist meine Karriere vorbei, jetzt mache ich wieder das, was mir gefällt. Ja, schwer zu beantworten natürlich, weil eben man die Geschichten nicht so wirklich kennt von den Leuten, die da vorkommen. Weil es eben sehr stark sich nur auf dieses eine Thema und auch nur sozusagen punktuell damit beschäftigt. Ich glaube, ausschließen würde ich es eben für Scott Jurek, weil der auch sehr klar begründen kann, warum er vegan ist und das ja auch an vielen Stellen schon getan hat. Und bei Delgado glaube ich es ehrlich gesagt auch nicht, dass er das nur wegen des Sports wegen tut, weil er das ja eben auch schon ausführlich beschrieben hat oder besprochen hat, warum er vegan lebt und das nicht unbedingt nur was mit dem Sport zu tun hat. Aber wenn wir uns die Footballspieler jetzt nehmen, als Beispiel? Ich muss sagen, bei den Footballspielern, also da mag es bestimmt einige geben, die jetzt irgendwie vegan sind, aber also fällt mir schwer zu glauben, dass da NFL-Spieler angefangen haben, vegan zu leben, weil sie da meinen, sie wären dann besser im Football. Ich glaube, das sind dann wirklich überzeugte Veganer, okay. Die das darüber hinaus auch auf jeden Fall weiter fortführen. Aber ansonsten, wie gesagt, also, es ist reines Mutmaßen. Aber so wie ich NFL kenne und ich verfolge schon NFL seit früheren 90er Jahren, also muss ich sagen, also Fleisch ist Trumpf, ne? Danke. Ja. Gut. Bestätigt mich jetzt auch gerade so, was ich so ein bisschen darüber, über diesen Film halt auch denke, ne? Und halt über einige Sportler, die da drin vorkommen. Und ich, so, wir hatten es ja auch im Vorgespräch schon mal gesagt, dass ich das dann darauf beziehe, wenn jetzt einer, ich sag einfach mal, ein Hobbysportler anfängt und ist missionarisch unterwegs und sagt, du wirst genauso gut wie ich oder ich werde genauso gut wie jetzt der Sportler, weil ich esse jetzt kein Fleisch mehr und nehme keine Milchprodukte mehr zu mir. Weil, wie gesagt, vegan ernähren ist für mich immer noch was anderes, als wirklich Veganer zu sein. Also ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie nachvollziehen könnt. Ich denke mal, Ludwig, ja, bestimmt auch. Ne? Absolut. Und das sind für mich, wie gesagt, auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Absolut, also ich sehe das genauso wie du. Natürlich ist es besser, sich vegan zu ernähren, als gar nichts mit vegan zu tun zu haben. Aber natürlich gehört ich sage jetzt mal Veganismus, manche mögen das Wort ja nicht so gern, ich finde es gar nicht so schlecht, gehört natürlich mehr dazu, als nur einfach keine tierischen Produkte zu essen, sondern es heißt natürlich auch bewusster zu leben und möglichst, wie gesagt, ich kann nur immer wieder sagen, möglichst auf tierische Produkte oder auf tierische Dinge im Leben zu verzichten, also kein Leder, kein Pelz und so weiter. Aber wie gesagt, auch das hat natürlich Grenzen. Man kann es exzessiv machen oder man kann es so machen, dass es noch einigermaßen handelbar ist. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich weiß nicht, was mit meinen Klebstoffen ist. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Textilien, die ich trage, irgendwann mal in der Produktion mit irgendwelchen tierischen Produkten in Zusammenhang stehen. Das weiß man alles nicht. Aber wie gesagt, wenn wir das oder wenn ein Veganer das so gut tut wie möglich, dann glaube ich, ist das schon perfekt eigentlich ein bisschen auch. Und abschließend vielleicht zum Film jetzt nochmal das, was ich vorher schon gesagt habe. Für mich ist die Hauptmessage des Filmes einfach mal, versucht mal ein bisschen die Perspektive zu wechseln und über die Dinge nachzudenken, die euch da erzählt werden, um vielleicht euch mal einfach tiefer in die Materie einzuarbeiten oder einzulesen, um sich dann vielleicht mal grundsätzlich mit Veganismus oder mit veganer Ernährung zu beschäftigen. Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort, Ludwig. Ich glaube, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, wir können uns noch mal weitere 2 Stunden darüber unterhalten. Ja. Aber wie gesagt, nehmen wir das jetzt als Schlusswort zu der Episode, zu dem Film und auch zu dem sehr coolen Gespräch. Und ich danke euch. Vielleicht können wir das auf jeden Fall noch mal irgendwie fortführen. Also dieses Gespräch mal irgendwann wieder eine Episode zu Thema Ernährung machen, wenn wir jetzt schon diesen Damm gebrochen haben zum Thema Ernährung. Ansonsten. Würden wir den Ludwig, glaube ich, jetzt verabschieden wollen und dann gehen wir nochmal näher auf Tour de Swift ein. Genau. Alles klar, so dann klinke ich mich aus und euch noch eine schöne Zeit. Alles klar, jo, bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. So, der Ludwig hat uns verlassen und wir besprechen jetzt mal so ein bisschen die Tour de Swiss, die jetzt am Sonntag, am 16. aufhört sozusagen, damit fertig ist. Und wer bis dahin nicht alle Stages hat, der hat dann nicht alle geschafft. Ja, dann Pech gehabt. Genau. Ich habe bis auf eine, habe ich eigentlich alle gefahren. Die wollte ich eigentlich noch fahren, bevor wir die Aufnahme machen, aber hat es leider nicht mehr funktioniert, da ich mich ja ein bisschen verletzt hatte. Deswegen hoffe ich, dass ich das morgen noch schaffen kann, damit ich doch mein begehrtes Trikot bekomme. Nichtsdestotrotz können die Jungs dann gleich nochmal was zu der Strecke von London sagen. Da kann ich mich ja vielleicht schon mal ein bisschen drauf vorbereiten. Ich würde dann erstmal hier einsteigen mit der, die ich angefangen habe, und das ist die Stage 2, die fand ich eigentlich schon eigentlich ganz cool. Das war nämlich Innsbruck, und ich habe das mir dieses Jahr so vorgenommen, dass ich, beziehungsweise ich habe gedacht, ich fange einfach mal mit den, es gab ja diese Group Rides und dann diese Stages, und dann habe ich immer die Stages gemacht und ich bin immer in D gegangen, also sozusagen in die schwächste, das 1,0 bis 2,4, glaube ich, Watt. Ich muss sagen, von meinen Ergebnissen her, die ich hier gleich mal so mitteilen werde, war es wohl ja so schon okay für mich, aber vielleicht nächstes Jahr will ich vielleicht dann ein Thema machen und mal schauen, wie es geht. Wie gesagt, die Strecken sind halt nicht allzu lang. Ich glaube, die Group Rides sind da schon ein bisschen länger. Innsbruck fand ich jetzt ein bisschen, es war jetzt nicht so schwierig, weil es gab so diesen einen leichten Anstieg. Ansonsten war es eigentlich immer recht flach. Bei der Strecke bin ich 14. geworden. Also das hat mich dann doch sehr überrascht. Und ich muss sagen, bei diesem Rennen hatte ich keinen, der so wirklich der Ausreißer war. Also ich hatte, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es immer so, wenn ich berghoch fahre, dann überhole ich viele, aber wenn ich dann bergab fahre, dann kommen sie wieder und holen mich wieder ein. Kennt ihr das? Ja, manchmal. Passiert mir auch schon am Berg. Ich glaube, das Geheimnis ist einfach, dass du die Wattzahl, die du bergauf trittst, sagen wir einfach mal jetzt eine glatte Summe, du trittst 300 Watt bergauf, ist das ja wirklich schon echt eine harte Nummer. Aber das bergab zu treten ist dann halt noch ein bisschen härter. Deswegen denke ich mal, die Jungs sind dann immer ein bisschen langsamer von der Wattzahl bergauf gefahren, dann aber voll reingepeitscht bergab, aber da hast du ja dann irgendwie dann, da gewinnst du ja nicht so viel. Deshalb hast du die sicher eingeholt, weil du halt am Berg viel, viel stärker warst, weil du halt wirklich die Kraft da wirklich besser einzusetzen konntest. Ja, also es überholen mich ja nicht alle, so kommen ja nur ein paar, die mich dann halt in dem Moment überholen. Also von euch ist ja keiner Innsbruck gefahren, oder? Doch, ich bin in Innsbruck gefahren, aber boah, ich weiß gar nicht mehr. Also ich bin nie ein Rennen gefahren, sondern ich bin immer nur diese Group Rides gefahren, weil dieses Rennen mir zu stressig war. Und bei diesen Group Rides bist du ja in der, fährt ja jeder mit. Von A bis C, D, keine Ahnung, wie viel es da gibt. Genau, und ich bin auch in London und Innsbruck bin ich aber die langen Strecken gefahren, die über 30 Kilometer. Okay. Ja, wie gesagt, also ich wollte immer nur die Stages machen. Die Group Rides hatten, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es mich nicht interessiert hat, aber ich wollte halt das so ein bisschen einheitlich halten. Aber du kannst ja gerne mal was über London sagen oder ihr beide. Ja, das Ding ist, nochmal ganz kurz, nochmal ein, zwei Schritte zurück. Also zum einen wegen dem Bergauf- und Bergabfahren, ne? Das Ding halt an Zwift ist halt, es hängt viel davon ab, was du so fürs Rad fährst, was du für Räder hast. Ne? Dein Setting ist auf Zwift wichtig. Das ist so, ne? Und ich meine, zum anderen gibt es ja auch so die Zwift-Spezialisten. Da gibt es wirklich Leute mittlerweile, die sich auf Zwift spezialisieren, ne? Und da wirklich so ihr Training quasi durchziehen, auch für solche Rennen das dann. Und wegen Group Ride und Rennen, also ich empfand die Group Rides genauso wie ein Rennen. Also da, wenn du dir die Ergebnislisten oder wenn ihr euch die Ergebnislisten von den Group Rides anguckt, die dann am Ende kommen, wenn ihr guckt, die ersten, die treten genauso wie beim Wettkampf auch. Also für viele ist es ja auch ein Wettkampf. Ne, also ich habe zum Beispiel bei Richmond, da kommen wir später noch dazu, da habe ich mich auch bewusst zurückgenommen. Da habe ich auch bewusst das Ganze so als Group Ride genommen, habe mich dann halt eine Gruppe angeschlossen, wo ich von der Wattzahl und von der Herzfrequenz meinte, okay, das passt zu mir, da bin ich jetzt irgendwie nicht zu langsam, aber auch jetzt irgendwie artet das jetzt gerade nicht aus. Ne? Aber grundsätzlich finde ich, gibt es da wenig Unterschiede, gerade so auf den vordersten Plätzen oder ja. Ja, ich finde aber auch, gerade jetzt bei den Group Rides, beziehungsweise bei den Stages fand ich es halt immer sehr cool, beziehungsweise, oder ich sag mal so, ich habe mal gehofft, dass die sich dann schon richtig einreihen sozusagen, dass man wirklich jetzt in D nicht welche von B hat oder sowas, weiß ich mal, von der Wattzahl her. Bis auf eine Strecke hatte ich das eigentlich immer ganz so, dass die nicht weit von mir entfernt waren, aber ansonsten finde ich das immer so ein bisschen, weißt du, wenn sich das dann so lang zieht, weil jetzt die richtig Starken dann schon vorne weg abhauen und dann hast du ein paar, die dann hinten sind und du hast dann so eine Gruppe. Ja, also ich wollte dieses Tour de Zwift auch so sehen wie so ein Rennen, deswegen hatte ich das eigentlich ganz cool gefunden, das so in immer in derselben Kategorie sozusagen abzuschließen. Ja, also, aber Adrian hat recht mit den Group Rides. Ich bin gestern halt Stage 2 gefahren, Innsbruck, ne? Und bin halt für diese 17,8 Kilometer 25 Minuten 44 gefahren. Mit einer Durchschnittswattzahl von 290. Also habe echt schon Gas gemacht, bin irgendwie Elfter geworden. Und wenn ich mir den ersten angucke, der kam halt locker mal eine Minute eher ins Ziel. Ne? Und der muss da richtig reingeknallt haben. Ja. Also bei mir war das in Richmond ähnlich wie bei dir, Ludwig, Henning. Also das der Unterschied zwischen, ich kam da irgendwo an der Position 30, Paar 30, und der Erste, ich habe da extra geguckt, der Erste war 9 Minuten schneller auf einer flachen Strecke wie Richmond. Ne, die hat ja zwar zum Schluss bisschen Steigung, aber das ist ja wirklich jetzt nicht viel. Und da war 9 Minuten Unterschied. Ne? Und da war also in Wattzahl, also war da wirklich jetzt, also die haben da in Schnitt auch, ich glaube, weit über 300 irgendwie da oder um die 300 getreten. Also das ist kein Group Ride. Ne? Aber das hast du ja, das ist ja nicht nur bei der Tour der Zwift so auf Zwift, das ist ja auch bei allen anderen Group Rides. Ne, also wenn du da irgendwo vorne rumfährst, dann ist das irgendwo immer ein Rennen. Ja, das stimmt, weil also ich bin auch losgefahren wie die Feuerwehr und war auch vom Start auf Platz 1 Aber ich wollte nur mal gucken, ob die alle mitziehen. Und dann haben wir uns die ersten 5-6 Kilometer war ich halt in der Führungsgruppe drin, aber das konnte ich einfach nicht mithalten. Das war mir auch schon klar. Aber es hat halt schon Bock gemacht, ne, sich dann vorne wirklich abzuwechseln. Und dann war ich halt in einer Gruppe drin, so wie Lukas das auch so ein bisschen erzählt hat, am Berg, auch wenn es nur so eine kleine Erhebung ist, trennen sich ja dann wirklich die Spreu vom Weizen, die Jungs, die dann wirklich überpaced haben und sich verzockt haben, die fallen dann ganz schnell hinten runter, ne? Und das, ich hatte auch bergab, haben sie mich überholt, aber sobald wieder eine kleine Steigung war, hatte ich sie dann auch wieder drin, ne? Aber es ja, war schon cool. Ich glaube, so ein Rennen ist halt noch geiler, aber ich kann mich, glaube ich, selber noch nicht einordnen, wo ich mitfahre. Weil ich kann schon irgendwie vielleicht über eine kurze Zeit so 4 Watt pro Kilogramm treten, aber ob das jetzt reicht, in einer B-Gruppe zu fahren, keine Ahnung. Das denke ich aber schon. Ich glaube, da gilt es wirklich probieren über studieren. Also auch wenn du jetzt, sage ich mal, da irgendwo bei B fährst oder sogar da A, dann siehst einfach, okay, ich kann mit den Jungs halt mich mithalten, okay, dann, ich meine, du hast immer noch die Chance, dann beziehungsweise die Möglichkeit, das Rennen abzubrechen, beziehungsweise, ja, einfach mal ins Ziel rollen und beim nächsten Mal weißt du dann halt, ne, okay, also A war jetzt ein bisschen zu heavy, jetzt versuche ich es mal mit B, aber, ja, also einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Ich habe bei meinem ersten Swift-Rennen auch einfach mich irgendwo da eingeordnet und ich glaube, das war auch damals D oder so und dann habe ich, okay, schnell gemerkt, gut, für die vordersten Platzierungen, die waren auch weg, ne, aber vom Schnitt her waren die auch nicht in D, sondern eher in B oder A sogar, ne, was die da am Ende getreten haben, aber so vom Gesamtplatzierung habe ich gesagt, okay, ich kann ja auch, was weiß ich, C fahren oder B fahren oder was weiß ich. Na, also schon eine Klasse höher. Aber du wirst immer welche haben, weißt du, die sich auch vielleicht niedriger einordnen, damit sie auch das Rennen gewinnen. Ja, ja, das wollte ich auch gerade sagen, das ist mir auch schon aufgefallen, ne, dass du, wenn ja, das du da eigentlich immer. Ich bin aber ganz... Entschuldigung? Nee, sag ruhig. Nee, also ich wollte nur sagen, dass wenn ich jetzt in C fahre oder sowas und ich habe nur so ein paar Rennen gemacht, dass ich wirklich merke, dass manche da mit, weiß ich nicht, 4,5 Watt pro Kilogramm treten oder sowas. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, Lukas, bei den Rennen, die du jetzt gemacht hast bei Tour de Swift, dass da welche dabei sind, die da wirklich richtig reinlatschen und die da vorne weg mitfahren. Ja, da kann ich gleich noch mal was dazu erzählen. Aber ich wollte noch mal ganz kurz hier die Gruppen, weil wir reden hier von D, A und so. Also ich meine, D ist 1 Kilowatt bis 2,4, 1 Watt pro, 1 Watt bis 2,4 Watt pro Kilogramm. C wäre 2,5 bis 3,1 Watt, also das ist schon eine kleinere Spanne. B hat 3,2 Watt bis 3,9 Watt und A hat 4 Watt bis 5 Watt. Also das ist, ja, also D ist dann halt auch schon die ziemlich weite und also wenn ich habe letztens habe ich wurde ich raufgestuft von den Kilowattzahl auf 2,3, deswegen habe ich das das war noch kurz vor Swift, deswegen dachte ich, na gut, dann machst du halt dieses Jahr D und ich will nächstes Jahr wirklich versuchen C mitzufahren. Bin da mal gespannt. Ich wollte mal ganz kurz hier die nächste Stage, das wäre die dritte, wäre dann ja, aber Watopia, das fand ich so, ehrlich gesagt, das Langweiligste, weil das einfach so rechts neben diesem Vulkan die Strecke ist. Die hat nicht so viele Steigungen, eher nur so leichte Steigungen. Da bin ich auch Achter geworden. 30 Minuten habe ich dafür die Strecke gebraucht von 18,6 Kilometer. Ja, war, wie gesagt, also hat mir jetzt eher nicht so gefallen. Und dann kam mein Highlight. Also ich fand, das habe ich euch auch geschrieben, nachdem ich mit Bologna fertig war, fand ich ja richtig, richtig cool. Die Strecke ist halt eigentlich nur eine Eventstrecke, habe ich gemerkt. Da kann man nämlich, wenn man bei Swift Companion drauf geht, kann man nämlich da bei Events immer Zeit fahren. Time Trail gibt es da. Und das findet eigentlich immer in Bologna statt. Die Strecke ist 24,7 Kilometer gewesen. Und nach 4 Kilometer ungefähr, so 4-5 Kilometer, fährt man einen Berg rauf. Und der geht auch nochmal 4 Kilometer. Und dann dreht man, fährt die komplette Strecke zurück und dann fährt man dasselbe nochmal. Und dieser Berg, ey, das war richtig, richtig krass. Und das war die einzige Stage bei mir, wo einer dabei war, der einfach gnadenlos weggefahren ist. Also der hatte, glaube ich, ich kann es gerade hier sehen, genau, der hat 44 Minuten gebraucht und ja, der Zweitplatzierte hat 52 gebraucht. Also da sieht man schon einen richtig krassen Unterschied. Und das fand ich auch so ein bisschen dass da nicht eingeschritten wird. Weißt du, man merkt ja, dass der einfach überpaced hat. Also dass er nicht mehr rausgeschmissen wird. Was ich ganz komisch finde, wahrscheinlich hat er irgendwo mal ein bisschen dann auch rausgenommen, weil bei ihm steht halt 162 Watt hätte er getreten. Also das finde ich ein bisschen wenig. Bei mir war 226 Watt, also von daher. Aber ich bin Sechster geworden. Aber ich fand's cool. Also das war das zweite Mal den Berg da hoch. Das hat mich übelst malträtiert, muss ich sagen. Also die Strecke, die kann ich echt empfehlen. Ja, dann danach kam New York. Ja, das fand ich auch wieder so ein bisschen, ja, okay. New York kennt man ja von den Strecken, dass man halt über der Skyline sozusagen fährt. Aber die werden gar nicht mitgefahren. Ja, du fährst nur unten in den Park. Da gibt's zwei, drei Steigungen. Und aber ansonsten... Ich weiß nicht warum, aber in New York ist es eine Strecke auf Zwift, die mir nicht gefällt. Da bin ich sehr selten drauf. Also wenn ich die Wahl habe, und jetzt man hat ja die Wahl auf Zwift, dann wähle ich meistens das andere. Was ich halt mag irgendwie ist Richmond. Die Strecke mag ich sehr gern. Ich meine, Batopia, na klar. Aber irgendwie New York geht nicht an mich. Ja, Richmond ist ja auch schon eigentlich der nächste Ort gewesen, die sechste Stage. Und ich kann ja von meinem persönlichen Erlebnis sprechen. Ich war Erster. Eine ganze Zeit lang war ich Erster. Man fährt ja so, da gibt es ja diese diese Sprints. Da bin ich irgendwann Erster gewesen und habe da so eine ganze Zeit lang mit so einer Gruppe angeführt. Da wurde ich mal wieder Zweiter, Dritter und dann am Ende kommt ja dieser Berg, ja, wo es dann richtig zur Sache geht. Und da hat sich dann wirklich die Spreu vom Weizen getrennt. Ich wurde am Ende Fünfter mit einer Minute Rückstand auf den Ersten und der ist sofort abgezischt als Berg. Ich wollte noch versuchen mitzugehen und dann habe ich aber gemerkt, das war ein Fehler. Wo es richtig steil wurde, haben sie mich so ein bisschen noch gekascht, so zwei, drei Leute. Es hat da richtig, richtig Spaß gemacht und ich sagte, ich bin so knallerot von dem Fahrrad hier runtergegangen, weil ich einfach alles gegeben habe. Ich wollte versuchen, da irgendwie in den Top 3 zu kommen, aber naja. Und das rechne ich dieser Tour des Höchst ziemlich hoch an, weil die mich immer bis zum Äußersten hier gebracht hat in den Rennen. Ich habe da immer versucht, alles zu geben und gerade bei sowas, das hat echt richtig Fun gemacht. Ja, also man steigt wirklich schon ab vom Fahrrad und da zittern einem die Beine, ne? Definitiv. Ja, also die Rennen, also Wettkämpfe auf Zwift finde ich schon ganz cool, mache ich gerne mal hin und wieder. Also das powert einen da schon ordentlich ab. Also wenn wir jetzt ganz kurz über Zwift reden, ist mir eingefallen, ich habe ja jetzt letztens auch schon öfter mal auf YouTube gesehen, diese Everest Challenge, dass du wirklich die Höhenmeter von dem Mount Everest fährst, ist ja glaube ich, egal wo das fährst, du musst halt nur diese 8800 Schlag mich tot Höhenmeter da hochdüsen, ne? Da muss ich sagen, da hätte ich auch mal Bock drauf, jetzt nicht auf Zeit zu fahren, weil die brauchen ja irgendwie 10, 11 Stunden dazu, ne? Aber das hätte ich auch mal Lust irgendwie so zu machen, vielleicht auch so in der Gruppe, dass man da auch irgendwie hier über Discord oder sowas alles, ne? Also, dass man sich da mal so einen Tag irgendwie nimmt oder sowas, dass man da mal hoch und runter düst. Das ist aber schon richtig eine harte Nummer. Ja, definitiv. Natürlich. Wow. Krass. Ja, da brauchst du schon ein paar Stündchen dafür, ja, definitiv. Mhm. Ja. Ja, wenn man sich mal überlegt, du fährst jetzt hier Alpe de Zwift, das sind ja auf 12, 13 Kilometer, ne? Sind das ja 1000 Höhenmeter oder sowas. Und ich habe es mal geschafft, unter einer Stunde da hochzufahren. Und da war ich echt schon im Arsch. Mhm. Und wenn du dir überlegst, du lässt nur eine Stunde 10 Zeit, fährst da aber 8-mal hoch oder eher gesagt 9-mal, ja, bist du halt auch schon bei 10 Stunden, ne? Ja. Naja, wenn man nichts Besseres an dem Tag vorhat, dann kann man das auch machen. Aber ich glaube halt auch nicht, dass du dann so mit 10 Stunden rechnen kannst, sondern kannst du nochmal locker so 3-4 Stunden nochmal draufrechnen, weil du bist ja dadurch nicht fitter, wenn du da hochrast. Und du musst ja von oben auch wieder runterfahren, dann lässt du dich ja zwar rollen, aber es dauert ja mit Zwift halt auch so 5 Minuten oder so, ne? Ja. Bis du dann da runterdüst oder lass es 10 Minuten sein und dann da wieder hoch. Habt ihr schon recht, da brauchst du echt ewig lange für. Aber ich denke mal, es wäre auf jeden Fall mal eine coole Idee, sowas zu machen, wenn man die Zeit mal hat. Ja, so Challenges sind sie immer ganz cool. Judy, dann würde ich das nochmal abschließen mit der siebten Stage, die ich als die schwerste empfand. Weiß einer von euch gerade mal, wo das war? Yorkshire war es, genau. Ja, fand ich, ich bin auch, das war mein schlechtestes Ergebnis von insgesamt, also da bin ich 25. geworden, da waren auch richtig viele, nee, 22 bin ich geworden, da waren auch richtig, richtig viele, so fast 200, sonst waren es immer so um die 100 Leute meistens, 120, aber da waren richtig viele und also die Strecke ist so wellig, die hat mir echt irgendwann den Zahn gezogen, ich hatte dann einfach gedacht, ach egal, bringt jetzt auch nichts mehr. Ja, so, das war bis jetzt meine Tour. Ich hoffe, dass ich morgen noch die letzte Stage fahren kann. London, da könnt ihr ja noch mal ein bisschen was davon erzählen, weil ich habe schon gehört, da gibt es einen krassen Berg am Ende. Ja, das ist so das Highlight, ne? Weil ich meine, ansonsten ist die Strecke flach. Aber so die Steigung zum Schluss, also ich weiß nicht, Henning, wie es dir ging. Also der letzte Kilometer, ich dachte, der nimmt einfach kein Ende. Und das war so krass. Ne? Also wenn du vorher noch ein bisschen Gas gibst und dann da noch hoch krackelst, das war schon nicht ohne. Also da war ich auch gut bedient danach. Ja, also ich bin die ja gefahren, aber ich bin ja die lange Stage gefahren, ne? Also den Long, die lange Version. Ja. Und ich gucke gerade, das war, glaube ich, der erste Tag in diesem Group Ride, waren es 1400 Leute, die ja mitgefahren sind. Mhm. Ja, das war der Anfang, ne? Da waren alle noch richtig motiviert worden. Und das war echt am Anfang so, wo ich mir dachte, geiles Ding, jetzt machst du mal einen 40er Schnitt, ne? Scheiße war's, die letzten Höhenmeter haben mich wirklich gekillt, ne? Ja. So wie Adrian das auch sagt, du denkst geradezu, du fährst jetzt einfach geradeaus das letzte Stück und es sind nur noch irgendwie so 2 Kilometer, die ziehst du jetzt durch und auf einmal, bupp, geht's hoch. Und ja, das ist halt auch sowas, gell? Also gerade bei so Events, egal ob man jetzt die Tour fährt oder was anderes macht, wenn man jetzt irgendwie, man muss schon ein bisschen taktieren, ja? Also wenn man sich die Strecke jetzt nicht kennt oder sowas und am Ende kommt dann halt noch so ein Berg und du hast davor aber schon, keine Ahnung, ständig 320 Watt getreten, dann bist du halt auch irgendwann alle. Ja, definitiv. Also man muss das schon ganz gut einteilen. Definitiv, man denkt auch wirklich, ja, so schlimm kann es ja nicht werden, ne? Aber wäre vielleicht auch mal gut, wenn man sich vorher das Streckenprofil mal anguckt, ne? Ja, das stimmt. Also ich mache sowas ja immer nicht und dann zum Schluss zieht es einen dann doch so den Stecker, ne? Ach, das hat mir zwölf ganz gut, also die Tour zumindest ganz gut beigebracht, weil ich die ersten zweimal, wo ich, bin ich einfach drauf losgefahren, dann habe ich nämlich gecheckt, dass ich 2 Runden fahren muss. Und dann habe ich mir die immer geguckt, ob ich 1 oder 2 Runden fahren muss. Ja, Bologna hat mir da den Arsch gerettet, weil ich nicht gewusst hätte, dass ich da zweimal den Berg hochfahren muss. Das wäre übel ausgegangen, ey. Hätte ich beim zweiten Mal wahrscheinlich absteigen müssen. Judy, so viel von der Tour. Ja, ich hoffe, ihr macht am Wochenende eine harte Session und beendet auch noch eure letzten 5 Stages und dann ja, klar. Können wir gemeinsam. Ich hätte da voll Lust drauf und ich muss mal gucken. Ich muss das mal mit dem Trainer abschnacken, ob das irgendwie machbar ist. Weil ich hätte schon Bock, auch irgendwie das fertig zu machen, aber ich mache ja sowieso nur, wenn diese ganz normalen Group Rides, da kannst du ja halt auch mal kannst ja auch mal 2 Stages hintereinander fahren und wenn du die locker fährst, ne? Das geht ja, dann, denke ich mal. Du musst halt auch. Also, ich finde, das geht, weil die sind ja nicht so lang. Also, ich glaube, das längste war etwas über 20 Kilometer. Aber ansonsten sind die ja, glaube ich, unter 20. Und das ist ja meistens, wenn du so fährst, eine Stunde oder so. Ja, das letzte, was du jetzt noch machen musst, ist ja London, ne? Und die ist 21 Kilometer. Genau, die kurze Version. Ja. Ja, dann sind wir mal gespannt, ob der Henning das durchzieht. Wäre eine coole Aktion. Schauen wir mal. Gut. Habt ihr noch was? Nö, eigentlich nicht. Also dann sag mal, weil du bist ja eigentlich derjenige von uns, der fast alle Etappen durch hat. Was ist, wie fällt denn dein Schlusswort da zu dem Ganzen? Also mein Fazit wäre eigentlich auf jeden Fall, macht euch selber ein bisschen schön, sag ich mal, indem ihr euch vielleicht auch irgendwelche Regeln setzt, wie ich jetzt, ich fahre nur in D oder ich fahre nur die Stages oder sonst was oder nur Group Rides. Das macht halt dann auch so ein bisschen Laune, vielleicht auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, auf jeden Fall sich gut einschätzen. Was halt auch jetzt ein bisschen doof wäre, wenn du dann halt jemanden abbekommst, wie ich in Bologna, der dann so abzieht und du gar keine Chance hast, da irgendwie mitzuhalten. Das hat mich echt fast die ganze Strecke genervt. Ansonsten da vielleicht von Swift-Seite aus, dass die vielleicht da ein bisschen eingreifen könnten. Ich meine, dir wird ja irgendwann mal angezeigt, wie viel Watt du trittst und so. Also ist ja irgendwo hinterlegt. Von daher, also solche Leute sollten da eigentlich gar nicht rein dürfen. Ansonsten, ja, also es macht auf jeden Fall Laune. Und man kann sich ganz leicht motivieren da nochmal aufs Fahrrad, weil die halt nicht so lang sind. Wie gesagt, es ist meistens etwas unter einer Stunde, die du da fährst. Kommt halt immer auf die Strecke an, aber macht Laune. Und gegen andere Leute anzutreten, ist immer cool. Ja, okay. Gut, dann machen wir hier einen Cut für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Und ja, dann noch schönen Abend. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.